In den folgenden 112 Minuten bringen wir einen Theaterklassiker von Gerhart Hauptmann mit dem Titel »Die Ratten«. Der Schriftsteller Gerhart Hauptmann wurde 1862 geboren und starb 1946. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Sein Stück »Die Ratten« spielt in einer Berliner Mietskaserne Ende des 19. Jahrhunderts. Die Hörspielproduktion, die Sie nun hören können, stammt aus dem Jahr 1962. Ich will nur also Schlachtensee oder Hallensee. Muss jen und muss nachsehen, ob ich ihm treffe. Pauline, um Jottes Willen, bloß det nicht. Det macht Skandal, kostet Geld und bringt nicht. Was wollen sie wohl und wo sie noch in den Zustande sind, dem schlechten Halunken noch weiter nachlaufen? Denn soll meine Wirtin heute, soll warten umsonst verjeblich auf mir, ich spring in Landwehrkanal und versaufe. Pauline, warum denn? Geben sie Obacht, passen auf, was ich ihnen vorstelle. Ich habe es ihnen doch bei der Normaluhr, wo ich an Alexanderplatz aus der Markthalle bin gekommen, gleich angesehen. Habe ihnen auf den Kopf drauf gesagt. Was habe ich gesagt? Er will nichts vom Wissen. Das geht dir vielen Mädchen so. Und dann habe ich gesagt, komm, habe ich gesagt, ich will dir helfen. Zu Hause darf ich mir nur ganz natürlich nicht blicken lassen, wie ich verändert bin. Vater haut mir Kopf an die Wand und schmeißt mir Straße. Geld habe ich nur ebenfalls auch weiter, nun weiter kenn's nicht. Fräulein, mein Mann ist Maurerpolier. Geben Sie doch Obacht. Denn ist doch uns beide geholfen. Außerdem ist Paulen, wat mein Mann ist, geholfen. Wo sterben's ja ein Kindeken will, weil uns doch unser Enzit und der Adelbärtchen an der Bräune gestorben ist. Ihr Kind hat es gut, wie ein ehnet Kind. Denn können Sie jen ihren Schatz wieder aufsuchen, können wieder in Dienst, können wieder bei ihren Eltern jen? Det Kind hat es gut. Und kein Mensch auf der ganzen Welt nicht braucht was von Wissen. Ich stürze mir, Landwehrkanal. Ich schreibe Zettel. Du hast mit deiner verfluchten Schlechtigkeit deine Pauline in Wasser getrieben. Denn soll er sehen, wie er mit seinem Mord auf ihr Wissen man meins wegen fertig wird. Bruno, ich komme gleich. Was wisst ihr denn? Ich denke, ich soll ja Fallen aufstellen. Hast du dem Speck den Ring gemacht? Es ist bloß mein Bruder. Schrecken Sie nicht, Fräulein. Ich habe heute Kaiser Wilhelm gesehen, Jette. Ich war mit der Wachparade gegangen. Es ist bloß mein Bruder. Bleiben Sie, Mann. Junge, wie siehst du bloß wieder aus? Schubale, bubale, ich bin Gespenst. Mach auf den Boden, stell deine Mausefallen. Wenn ich mit Streicher zu handeln tue, dann habe ich wahrhaftig mehr Pinke von. Hat je, Frau Jon? Wisst du wohl jen? Nur habt da mal nicht, ich gehe ja schon. Den mächtig Tierjaten Grunewald nicht begegnen. Hat je, hier gefällt mir nicht, Frau Jon. Also Pauline, wenn es geboren ist, nehme ich das Kind. Und bei meinen J verstorbenen Eltern, das kleine Wurm, soll es madig gut haben. Ich je, mit meinen letzten Pfennig kaufen mir Vitriol. Und jissen Weibsbild, womit ihm jet mitten im Gesicht trifft, wen trifft. Hat mir betrogen, zugrunde gerichtet, hat mir Geld geraubt, hat mich Ehre geraubt, hat mich verfluchtiger und verführt, verlassen, belogen, betrogen, in Elend gestoßen, soll blind sein, Nase soll welche fressen sein, soll überhaupt nicht mehr auf Erde sein. Fräulein Pauline, bei meiner ewigen Seligkeit, wo der kleine Wurm erstmal auf der Welt ist, von den Augenblick an... Das sollet haben, als wenn er dich weiß nicht wo in Samt und Seide geboren wär. Bloß det se ja sagen. Et je zu machen, Pauline, et je, sag ich ihn. Und weder ein Doktor noch Polizei noch ihre Wirtin merkt wat von. Und dann kriegen sie erst mal 123 Mark, wat ich mir von der Reine machen hier beim Direktor Hasenreuther abgespart habe, ausgezahlt. Denn lieber bei die Geburt erwürgen. Verkaufe nicht. Wer redet denn von Verkaufen, Pauline? Wat hab ich Oktober vor ihnen Jahr bis heutigen Tag vor Himmelsangst ausgestanden? Was tue ich denn, dass man mir so verachtet und von die Leute verflucht und ausstoßen muss? Das sag ich ja, das kommt, weil der Deibel und sein Herrn Christus Heiler nur immer eber ist. Der Mensch erschreckt mir. Lass ihn mir fort. Weißt du, wo je hin? Wo du hingehörst? Hat er gesagt, ich werde rufen. Na ja, ich hab doch bloß Lampen gesagt. Bist du verrückt, was heißt denn das Lampen? Na, klingt das denn nicht an ein Eingangstier? Fräulein, warten Sie mal noch einen Augenblick. Ich hör nicht. Du alles vertrocknete Küchenspinne, der schafft da mal bessere Lauscher an. Das wäre das erste Mal, dass der Direktor kommt, wenn Sonntag ist. Wenn der Theaterfritze kommt, kann er mal meins für ihn gleich engagieren. Quatsch nicht, wer kann denn das sind? Der Direktor nicht, Jette. Das ist eher eine Tülle, wo elegante Trittlinge hat. Fräulein, gehen Sie mal 2 Minuten. Seien Sie so gut. Hier, auf den Oberboden. Was wisst ihr denn mit die barmherzige Schwester? Ich bin hier nicht an, verstehst du mich? Danke, komm mal, dann kann ich ja wohl abtippeln. Weißt du wohl, was du mir schuldig bist? Was riechst du dir denn auf? Wo stoß ich da denn? Was wisst ihr? Ich muss jetzt zu meiner Braut, mir schläfert. Vorige Nacht habe ich unter Sträucher ein Tiergartenblatt gemacht. Bruno, du gehst auf schlechte Wege. Ich wär wohl immer hier in die ganze Welt. Bruno. Noch was? Wer ich der Potsdamer sind? Soll ich etwa nicht gehen, wo ich schön bei Huldan zu leben kriege? Unser Vater hat oft zu mir gesagt, wo du schon mit 5, 6 Jahren schlechte Dinge getrieben hast, dass mit dir im Leben gehen Staat weiter nicht zu machen ist. Der Dicke sollte laufen lassen. Und mein Mann, wo richtig und ordentlich ist, vor so einem Jutmann darfst du dir nicht blicken lassen. Ihr wisst doch, das weiß ich ja eins, Jette. Aber so einfach schiebt sich das nur immer nur eben nicht. Was willst du? Ich weiß, ich bin mit einem Ast auf dem Puckel. Wenn detten auch detten Kinder sieht und nicht in Sangsos hier auf der Welt gekommen. Ich muss sehen und mir mit meinem Ast mank helfen. Na gut so, was wisst du? Von wegen der Ratten brauchst du mir nicht. Du wisst bloß, was mit die Dole vertussen. Verrat du ihn jetzt Sterbenswort. Den mag dir kalt. Bist du eine Leiche. Du wisst, verstehst du, ich mach mal dinne. Womöglich komm ich mir eine Stirnisch noch mal in Schokoladenkasten rin. Burger. Na, seien Sie mal friedlich, das bin ja bloß ich. Oh Gott, habe ich aber einen Schreck bekommen, Frau John. Weshalb denn, Fräulein? Sie müssen das doch von Ihrem Herrn Vater wissen, dass ich Sonntag und Wochentag hier oben mang die Kisten und Kasten zu tun habe. Ich habe mich aber erschrocken, Frau John. Sie sehen ja aus wie ein Geist. Wie soll ich aussehen? Wenn man so aus der prallen Sonne ins Finstere kommt, in diese muffigen Kammern, da ist man wie von Gespenstern umgeben. Na, kleine Gespenst, weshalb kommen Sie denn? Sind Sie alleine? Oder kommt am Ende Papa noch nach? Nein, Papa ist zu einer wichtigen Audienz nach Potsdam hinaus. Und was suchen denn also Sie nun wohl hier? Ich bin einfach spazieren gegangen. Na, dann sehen Sie mal wieder, der sofort kommt. Sie brauchen Papa nicht sagen, dass ich hier oben gewesen bin. Ich hab wohl sonst nichts Besseres zu tun. Und sollte Herr Spitter nach mir fragen? Wer? Der junge Herr, der bei uns im Hause Privatstunde gibt. Na, und? Sind Sie so freundlich und sagen Sie ihm, dass ich hier gewesen, aber gleich wieder gegangen also bin. Also Herrn Spitter soll ich jetzt sagen. Papa nicht. Ach, um Gottes Willen nicht, liebste Frau Jung. Na, wart, du wart. Gib du bloß mal Obacht. Sie werden doch nicht sagen wollen, Frau Jung, dass in meiner Beziehung zu Herrn Spitter etwas Ungehöriges ist. Mund zu! Es hat jemand dem Schlüssel im Schloss gestochen. Papa! Fräulein, ruf auf den Oberboden! Komm mal ans Licht. Du schockcharmante, tolle Alice aus den besten Tagen meiner reichsländischen Direktionsperiode. Mädel, ich hab dich ja gehen gelehrt. Ich hab deine ersten Schritte gegängelt, das Sprechen. Du sagtest ja immer Chef statt Chef. Na, hoffentlich hast du das nicht vergessen. Aber Direktor, Sie glauben doch nicht, dass ich undankbar bin. Mädel, du bist ja noch jünger geworden. Oh, da müsste aber einer lügen, wenn er behaupten würde, dass du dich zum Nachteil verändert hast. Aber weißt du, arg finster ist das hier oben bei dir und so eine schwere Luft, Haro. Ja, ich habe finstere und schwere Zeiten durchgemacht. Du wirst ja schließlich, trotzdem ich nichts geschrieben habe, liebe Alice, davon unterrichtet sein. Ja, das war nicht gerade, weiß sehr freundschaftlich, dass du mir auf alle die sauberen und langen Briefe kein Wörterl geantwortet hast. Wozu einem kleinen Mädchen antworten, wenn man genug mit sich selber zu tun hat und in keiner Beziehung was nützen kann? Cesar! Aber reden wir lieber von heiteren Dingen. Ich habe mit Vergnügen aus der Zeitung ersehen, dass du von Exzellenz für Berlin engagiert werden wirst. Ach, ich mach mir nichts draus. Ich möchte lieber bei dir spielen. Und du, das musst du mir versprechen, wenn du wieder eine Direktion übernehmen tust. Das versprichst du mir, dass ich augenblicklich kontraktbrüchig werden kann. Ich habe mich 3 Jahre lang genug auf den Provinzschmieren rumgeärgert. Berlin mag ich nicht und der Hoftheater schon lang nicht. Na, na. Jesus, die Leute. Und das Komödie spielen. Okay, Herr, sag mal, was macht denn deine Frau? Oh, Therese geht's gut, außer dass sie trotz Komma und Sorgen von Tag zu Tag dicker wird. Mädel. Mädel, weißt du auch, dass du teufelsmäßig gefährlich bist? Meinst du, dass ich blöd bin? Freilich bin ich gefährlich. Meinst du, ich soll mir in der schönen Gegend 3 Stiegen hoch und einem muffigen Dach mit dir ein Rendezvous geben, wenn ich nicht wüsste, dass das für uns 2 eins wie das andere gefährlich ist? Übrigens, was mir die lieben kleinen Kinderln, die auf den Stufen herumkugeln, nachgeschrien haben, das ist dermaßen unparlamentarisch. Das ist von solche Kröten. Noch nicht 3 Käse hoch sind's schon die allergrößte Gemeinheit, die mir noch vorkommen ist. Ja, siehst du, daran gewöhnt man sich, was so hier in diesem alten Kasten mit schmutzigen Unterröcken die Treppe fegt. Und überhaupt schleicht, kriecht, ächzt, seufzt, schwitzt, schreit. Flucht, lallt, hämmert, hobelt, stichelt, stiehlt. Treib auf, treib ab, alle an dunkle Gewerbe treibt, was hier an Not, Hunger, Elend existiert und an lasterhaften Lebenswandel geleistet wird. Das ist auf keine Kuhhaut zu schreiben. Ja, und ein alter Direktor, last not least, rennt, schwitzt, schreit, flucht. Wie der Berliner sagt, immer mit Mangmet. Mädel, mir ist es recht dreckig gegangen. Weißt du übrigens, wen ich wie gerade auf dem Bahnhof Zoologischer Garten Zusteuer getroffen habe? Hm? Den guten alten Fürsten Statthalter habe ich getroffen. Und siehst, unverfroren wie ich einmal bin, bin ich 20 Minuten lang neben ihn hergeschwenkt und habe ihn in einen langen Diskurs verwickelt. Und auf Ehre, Harro, wie ich dir das sag, so ist es buchstäblich tatsächlich geschehen. Auf dem Reitweg ist plötzlich Majestät mit großer Suite vorübergeritten. Ich denke, ich versink. Und hat über das ganze Gesicht gelacht und durchlaucht, so mit dem Finger gedroht. Ach du, aber jetzt kommt die Hauptsache. Ob ich mich freuen tät, hat mich Durchlauch plötzlich gefragt. Und ob ich wieder nach Straßburg möchte, oh, wann der Herr Direktor Hassenreuther das Theater tät wieder übernehmen. Na, weißt du, beinahe habe ich einen Sprung getan. Cäsar, wir haben zusammen gefrühstückt. Yeah. Wir haben ein exquisites kleines Herrenfrühstück beim Prinzen Ruprecht draußen in Potsdam gehabt. Ich leugne nicht, dass ich vielleicht eine Wendung zum Guten im miserablen Geschicke deines Freundes vorbereitet. Liebster. Ja, carpe diem. Sekt, kleine Naive, steht allerdings auf dem jetzigen Repertoire deines alten Direktors nicht. Aber dieser Stiftswein ist auch nicht von Pappe. Nanu, wer hat denn die ungeheure Dreistigkeit, am Sonntagnachmittag hier zu klingeln? Kleine, zieh dich mal in die Bibliothek zurück. Donnerwetter noch mal, gedulden Sie sich oder scheren Sie sich. Ich bin's, Fräulein von Burger. Was, Fräulein von Burger, bin ich nicht, ich bin nicht die Tochter, ich bin der Vater. Ach, Sie sind's, Herr Splitter. Boah, sag mal lieber, ich bin der Vater. Was wünschen Sie denn? Wollen Sie meiner Tochter Walburga hier auf dem Speicher Privatstunden geben? Ich fuhr im Pferdebahnwagen vorüber und glaubte wirklich, ich hätte Fräulein Walburga unten durch das Portal ins Haus eilen sehen. Mein lieber Spitter, meine Tochter Walburga ist augenblicklich mit ihrer Mutter in der englischen Kirche. Dann verzeihen Sie vielmals, wenn ich gestört habe. Ich nahm mir die Freiheit, heraufzukommen, weil ich mir sagte, eine Begleitung in dieser Gegend wäre Fräulein Walburga am Ende nicht unangenehm. Wohl, wohl, aber sie ist nicht hier, bester Spitter. Ich bedauere sehr, ich selber bin nur zufällig hier. Wünschen Sie sonst noch was, mein guter Spitter? Da ich dieses Zusammentreffen wirklich als eine Art höhere Fügung ansehen muss, dürfte ich kurz eine Frage tun. Ja, genau eine Minute, bester Spitter. Also los. Habe ich wohl Talent zum Schauspieler? Tja, um Gottes Willen, Mensch. Sind Sie denn irrsinnig? Verzeihen Sie, wenn ich in einem solchen Fall bis zur Unhöflichkeit außer dem Häuschen bin. Na, Schluss davon. Denn glauben Sie mir, wenn wir beide jetzt über diese Frage zu diskutieren anfangen, so würden wir in 3 bis 4 Wochen, sagen wir Jahren, darüber noch nicht zum Schluss gekommen sein. Sie sind Theologe, mein Bester, und stammen aus einem Pastorenhaus. Ja, wie kommen Sie denn auf solche Gedanken? Tja, das ist eine lange Geschichte schwerer innerer Kämpfe, Herr Direktor. Da hat mich das Glück in Ihr Haus geführt, und von diesem Augenblick an fühlte ich, wie ich dem wahren Ziel meines Lebens näher und näher kam. Das ehrt mich. Das ehrt mich und meine Familie. Dennoch muss ich Ihnen jetzt die ganz inständige Bitte vortragen, von der Erörterung dieser Angelegenheit im Augenblick abzusehen. Dann möchte ich nur noch hinzusetzen, damit Sie es wissen, dass ich absolut fest entschlossen bin. Aber mein lieber Herr Kandidat, wer hat Ihnen denn diese Raupen in den Kopf gesetzt? Ich habe mich über Sie gefreut. Haben Sie schon im Geiste Ihres friedlichen Pfarrhauses wegen beneidet? Mensch, und nun wollen Sie Komödiant werden? Sie wollen Schauspieler werden? Mit Ihrer schiefen Haltung, mit Ihrer Brille und vor allem mit Ihrem Organ geht das doch nicht. Wenn es im Leben solche Käuze gibt wie mich, warum soll es nicht auch auf der Bühne solche Käuze geben? Und ich bin der Ansicht, ein wohlklingendes Organ, womöglich verbunden mit der schillerisch-goethisch-weimarischen Schule der Unnatur, ist eher schädlich als förderlich. Die Frage ist nur, würden Sie mich, wie ich nun einmal bin, als Schüler annehmen? Nein! Denn erstens ist meine Schule auch nur eine Schule schillerisch-goethisch-weimarischer Unnatur. Zweitens könnte ich es vor Ihrem Vater nicht verantworten. Und nun später, ich muss auf die Pferdebahn. Mein Vater ist bereits informiert. Ich habe ihm in einem 12 Seiten langen Brief Punkt für Punkt die Geschichte meiner inneren Wandlung eröffnet. Sicherlich wird der alte Herr äußerst davon geschmeichelt sein. Mensch, und nun kommen Sie mit, ich werde sonst wahnsinnig. Was ist denn? Es ist doch ja nichts geschehen. Frau Jun, ich schreie. Ich muss gleich losschreien. Um Gottes Willen, ich kann gar nicht mehr an mich halten, Frau Jun. Taschentuch mangt die Zähne, Mädchen. Das ist ja nicht. Was hast du dir denn? Ich bin ja des Todes erschrocken, Frau Jun. Wenn ich mal wüsste, vor was du erschrocken bist. Haben Sie diesen schrecklichen Menschen gesehen oben auf dem Boden? Was ist denn da schrecklich? Das ist doch mein Bruder, wo mich manchmal bei Papa an seine Sachen auskloppen helfen tut. Und das Mädchen, das mit dem Rücken am Schornstein sitzt und wimmert. Ach, das ist deine Mutter nicht anders gegangen, ehe du zur Welt gekommen bist. Ich bin tot, wenn Papa wiederkommt. Na, dann sieh mal, der Fahrt kommt, fackel nicht lange. Pauline! Fräulein Pauline! Komm herab, o Madonna Teresa. Alice! Komm mal! Hilf mir mal die eiserne Stange mit dem doppelten Schloss vor die Tür legen. Alice! Kobold, wo steckst du? Alice! Alice! Oh, Straßburg, oh, Straßburg, du wunderschöne Stadt. Mutter, wie wär's, wenn ich das Fenster noch jetzt aufmachen täte und ich machte mir dann ein bisschen eine Pipe an? Musst du denn rauchen? Sonst laset man lieber. Nee, ich muss ja nicht, Mutter. Ich möchte bloß ja. Aber lass mal. Ein Primmutter tut es am Ende auch. Warte, du musst noch mal hin aufs Standesamt? Das hat er gesagt. Das müsste ganz genau annehmen. Ort und Stunde, wo das Kindchen geboren ist. Warum hast du denn das nicht angegeben? Ich weiß es doch nicht. Das weißt du nicht? Bin ich dabei gewesen? Na, wenn du mir hier in meine Berliner Wohnung sitzen lässt, liest das ganze geschlagene Jahr in Altona, kommst du wenigstens mal monatlich mir besuchen? Was willst du denn wissen, was in deine Behausung vorhin tut? Ich gehe dorthin, wo ich schön verdiene. Ich hatte doch einen Brief geschrieben, dass unser Jungeken hier in der Wohnung geboren ist. Das weiß ich. Das habe ich ihm auch gesagt. Das ist doch ganz natürlicher gesagt, dass das in meiner Wohnung geboren ist. Da hat er gesagt, das ist ja nicht natürlich. Na, dann sag ich, mag es meinetwegen auf dem Oberboden bei der Ratten und Mäuse gewesen sind. Dann schrie er, was sind denn das für Redensarten? Was, sag ich? Ich bin vor Lohn und vor Brot. Vor Redensarten, Herr Standesbeamter, bin ich nicht. Und nun sollte ich Tag und Stunde annehmen. Ich habe dir doch so ja genau auf den Zettel geschrieben, Paul. Ich glaube, wenn er mir hätte gefragt, Sind Sie Paul John, der Mauerpolier? Ich hätte die Antwort, ich weiß es nicht. Nun war ich doch ein bisschen vergnügt gewesen und hatte mit Fritzen ihn gekippt. Dann waren auch Schubert und Schindler-Karl zugekommen. Dann hieß es, ich muss nur eine Lare geben, weil ich doch Vater geworden bin. Und wo er mir fragte, an welchen Tage das meine Frau entbunden ist, dann wusste ich nicht und musste laut loslachen. Hast du mal nachher getrunken, Paul, und hast du vorher besorgt, was nötig ist. Das sagst du so, aber wenn du deine ollen Tage noch so eine Zicken machst, dann war ich bei nicht, dann freu dich mal, Mutter. Nur gehst du und sagst beim Standesamt, dass dein Kindchen am 25. Mai von deiner Ehefrau in deine Wohnung geboren ist. War denn nicht am 26.? Ich habe nicht lang weg den 26. Mai gesagt. Dann hieß es, weil er doch merkte, dass ich am Ende nicht so ganz sicher war. Stimmt's, dann ist gut. Sonst kommen sie wieder. Dann lasset man, wie es ist. Nee, Selma, mit der kranke Kind bei uns in der Stube rüber, der ging wohl vor dem. Nur geht das nicht. Er keucht so viele mit seinen Husten. Drüben bei uns wird so viele gerucht, Frau John. Ich hatte gesagt, Selma, du kannst immer kommen, mal Milch und mal Brot holen. Aber wo ihr mein Adelbärtchen womöglich mit Auszehrung oder dergleichen anfliehen tut, lass du den armen Wurm drieben, bei seine feine Mama drieben. Mutter ist gestern und heute nicht zu Hause gekommen. Ich kann nachts nicht schlafen mit dem Kind. Herr Fjottchen quarte die ganze Nacht über. Ich muss noch mal schlafen. Ich spring zum Fenster raus. Oder ich lasse Herr Fjottchen mitten auf der Straße und nehme Reis aus, dass man keinen Polizisten immer finden kann. Mutter, nimm dich mal mit ein bisschen an. Marsch, fort aus der Stube! Das geht nicht, Paul. Wer ähnet hat, kann sich mit Fremden nicht abheben. Sollte Knoppen sehen, wo sie bleiben tut. Was anders ist Selma. Du kannst immer rüberkommen. Kannst ja auch hier nachher ein bisschen aufs Ohr lehnen. Hast du dir doch früher mit den knöppischen Rotznäsen immer bekümmert? Das verstehst du nicht, dass sich Adelbärtchen womöglich anstecken tut. Ja, das mag Sinn. Bloß nenn ihm nicht Adelbärtchen, Mutter. Das tut nicht gut, ein Kind einen selbigen Namen zu geben wie ein anderes, das mit 8 Jahren ungedurft mit Tod abgegangen ist. Das lass man. Da war ich mein Schatten, Mutter. Was denn? Na, jetzt, das will eh noch rein. Ich werde mir wohl, wo ich marode bin, von aller Welt überlaufen lassen. Ich kann nicht aufmachen, was wollen Sie denn? Ich bin Frau Direktor Hassenreuter. Ach, Jott, nee. Ach, nehmen Sie es nicht übel, Frau Direktor. Ich habe ja nicht mal gewusst, wer es ist. Guten Tag, Frau John. Ich wollte doch nun, obgleich mir das Treppensteigen schwer wird, wollte doch nun mal sehen, wie es nach dem frohen Ereignis mit Ihnen beschaffen ist. Es geht mir, Jott sei Dank. Wieder so halbwege, Frau Direktor. Ach, das ist doch wahrscheinlich Ihr Mann. Frau John, das muss man sagen, dass Ihre liebe Frau sich in der langen Wartezeit niemals beklagt und immer, immer fröhlich und guter Dinge ihre Arbeit oben bei meinem Mann im Theatermagazin verrichtet hat. Das ist auch. Sie hat da mächtig gefreut, Frau Direktor. Nun, da wird man wohl auch, da wird Ihre Frau wohl die Freude haben, Sie öfters als wie bisher zu Hause zu sehen. Ich habe einen guten Mann, Frau Direktor, wo Sorgen tut und solide ist. Und deshalb, weil Paul auswärts auf Arbeit geht, den hat er mir längst nicht sitzen lassen. Aber vor so einem Mann, wo ein Bruder schon einen Jungen von 12 in der Unteroffiziersschule hat, das ist auch kein Leben ohne Kinder. Dann kriegt er Gedanken. Dann macht er in Hamburg schönes Geld, dann ist alle da gelegen halt und dann will er fort nach Amerika auswandern. Das war ja mal bloß so ein Gedanke. Sehen Sie, das ist mit uns kleine Leute. Das ist ein sauer verdientes Durchkommen, wo unser eins hat. Aber wenn auch einer mehr ist und Sorgen mehr sind, sehen Sie, das Wasser läuft ihm die Backen runter. Dann freut er sich. Das ist... Wir haben schon vor 3 Jahren ein Jungchen gehabt und das ist mit 8 Tagen eingegangen. Ja, das hat mir mein Mann bereits gesagt, wie sehr sie sich um den Sohn gegrämt haben. Sie wissen ja, wie mein braver Mann Aug und Herz und Auge für alles hat. Und wenn es sich gar um Leute handelt, die ihm Dienste leisten, da ist alles Gute und Schlimme, alles Gute und Schlimme, was ihnen zustößt, so, als wäre es ihm selbst passiert. Ich sehe meinen Mann noch, wie er mit den kleinen Kindersärken auf beide Knie dazu mal in Kinderleichenwagen gesessen hat. Der durfte der Totengräber nicht anrühren. Das war auch so. Das ging auch nicht. So. Und nun bringe ich Ihnen hier im ganz besonderen Auftrage meines Mannes einen sogenannten Kindermilchapparat. Walburga, magst du den Kessel mal auspacken? Ja, Mama. Ja, Mama. Heiß, Berlin macht heiß, meine Herrschaften. In Petersburg ist die Cholera. Sie haben meinen Schülern Spitter und Käferstein gegenüber geklagt, dass ihr Kindchen nicht zunehmen will, Frau John. Na, eigentlich ist es ja ein Verfallssymptom unserer Zeit, dass die meisten Mütter ihre Kinder selber zu nähern nicht mehr fähig oder nicht willens sind. Sie haben schon einmal einen Jungen eingebüßt, Mutter John. Hilft alles nichts, wir müssen hier Deutsch reden. Damit Sie nun diesmal nicht wieder Pech haben, hat Ihnen meine Frau auf meine Veranlassung diesen Milchkochapparat mitgebracht. Ich habe damit auch die Walburger großgezogen. Ja, Sapristi, da sieht man ja auch mal wieder den Herrn Jona. Bravo, der Kaiser braucht Soldaten. Und Sie hatten einen Stammhalter nötig, Herr Jona. Gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Wie viel hat es gewogen bei der Geburt? Es hat genau 8 Pfund und 10 Gramm gewogen. Strammes Produkt. 8 Pfund und 10 Gramm frisches deutsch-nationales Menschenfleisch. Der ganze Vater. Wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten, Herr John. Sie werden den Bengel doch hoffentlich in die Gemeinschaft der christlichen Kirche aufnehmen lassen. Das wird richtig in der Parochialkirche, richtig am Taufstein, richtig von Geistlichen wird es getauft. Cesar, welche sind seine Taufnamen? Das hat natürlich, wie Männer nun mal sind, ein langes Gerede abgesetzt. Ich dachte Bruno. Das will er nicht. Ja, du weißt, was das mit Bruno und Frau Kreuz gewesen ist. Was willst du? Soll unser Junge so einen Patron kriegen? Er ist ein Patron, aber einer, wo unter polizeilicher Aufsicht ist. Da suchen Sie ihm einen anderen Patron. Gott soll mir bewahren. Bruno kommt ja nicht, Paul. So viel kann ich dir aber sagen, dass mein Bruder mich in den schweren Stunden redlich beiseite gewesen ist. Warum hast du mir nicht kommen lassen, Jette? So ein Mann, wo Angst hat, mochte ich nicht. Sind Sie nicht Bismarck-Verehrer, Jo? Das kann ich nur so genau nicht sagen, aber was meine Genossen in Mauergewerbe sind... Die sind es nicht. Dann habt ihr kein deutsches Herz im Leibe. Ich habe meinen ältesten Sohn, der bei der kaiserlichen Marine ist, Otto genannt. Und glauben Sie mir, die neue, künftige Generation wird wissen, was sie dem Schmiede der deutschen Einheit schuldig ist. Na, nun muss ich der Tanzja Joltwasser aufmachen. Wohl sein. Komm, Jette, wir wollen mal anstoßen. Komm. Ja, danke. So. Mama, du musst selbstverständlich mittrinken. Ich gehe nun auch nicht mehr nach Hamburg hin. Ich zahle mir schon mit dem Meister das Weh in 3 Tage rum. Hat mal wieder mal jeden 6 aufs Büro bestellt. Wenn ich will, dann lass das bleiben. Das geht nicht, dass ein Familienvater immer und ewig weg von seiner Familie ist. Cesar, ganz Ihrer Ansicht, Herr Mauerpolier. Unser Familienleben ist eine Sache, die man uns mit Geld und guten Worten nicht abkaufen kann. Verzeihung. Könnte ich mich bei Ihnen eben mal ein bisschen säubern, Frau John? Um Gottes Willen, was haben Sie denn angebahnt, guter Spitter? Ich habe nur eine Dame nach Hause begleitet, Herr Direktor, weiter nichts. Wieso nicht? Es handelte sich um eine gut gekleidete Dame, die ich hier im Hause auf der Treppe schon öfters gesehen hatte und die leider auf der Straße verunglückt ist. Ach, was Sie sagen. Erzählen Sie mal, bester Spitter, augenscheinlich hat die Dame Ihnen Fleck auf den Anzug und Schrammen auf die Hände gemacht. Ach nein, die Dame erlitt einen Anfall. Ein Schutzmann griff sie dabei so ungeschickt, dass sie auf den Straßendamm, und zwar dicht vor einem paar Omnibuspferden, niederfiel. Ich konnte das absolut nicht mit ansehen. Gehörte die Dame vielleicht jener internationalen guten Gesellschaft an, die man, je nachdem, nur reglementiert oder auch kaserniert? Das war mir in diesem Falle ebenso gleichgültig wie dem Omnibusgaul, der seinen Vorderhuf geschlagene 5, 6 oder 8 Minuten lang, um die Frau nicht zu treten, die unter ihm lag, in der Schwebe gehalten hat. Sie lachen? Für mich ist das Verhalten des Gauls nicht lächerlich. Ich konnte ganz gut verstehen, dass einige Leute Beifall klatschten. Wie hätte man feste zugetreten? Und überhaupt, was die Knoppen ist, die gehört öffentlich auf den Gendarmenmarkt. Öffentlich auf der Bank geschnallt und gehörig mit den Riemen durchgefuchtelt. Stockhiebe, der das Blut man so spritzt. Ich habe mir niemals eingebildet, dass das sogenannte Mittelalter eine überwundene Sache ist. Entschuldigen Sie, Mann. Sie haben die feine Dame doch hier an den Flur gegenüber hingebracht. Naja, der hat Mutter ja gleich gemerkt, dass das kein anderer Mensch wie die Knoppen gewesen ist. Wo bekannt vor ist, dass ein Mädel mit 12 auf die Jasse schickt, selber fortbleibt, trinkt und allerhand Kundschaft hat, um Kinder nicht kümmert und wo berauscht ist und aufwachen tut, eins mit Fäuste und Schirme durchbriegelt. Hallo, meine Zeit ist gemessen. Komm mal. Auf Wiedersehen, meine Herrschaft. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Adieu, Jette. Ich muss auch zum Meister hin. Findest du nicht, dass das Betragen der Jon eigentümlich ist? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Oder ich zähle heute nicht mit, weil ich alles von vornherein subjektiv düster gefärbt sehe. Hast du den Brief bekommen? Jawohl. Aber ich konnte nicht herausfinden, warum du so lange nicht bei uns gewesen bist. Verzeih, Walburga. Ich konnte nicht kommen. Warum nicht? Weil ich innerlich so zerrissen bin. Du willst Schauspieler werden? Du willst umsatteln? Was schließlich noch mal aus mir wird, steht bei Gott. Nur niemals ein Pastor. Niemals ein Landpfarrer. Wer ist denn da? Pauline, Frau Jon. Pauline? Ich kenne keine Pauline. Pauline Pippa-Katzka, Frau Jon. Wer? Warten Sie mal eine Minute, Pauline. Adieu, Frau Jon. Jawohl, ich habe mit der Fräulein was zu verabreden. Seht mal, dass er raus auf die Straße kommt. Ach, wie denn, Pauline. Was wollen Sie denn? Es hat mir hergetrieben. Habe nicht länger warten können. Muss sein, wie es steht. Was soll denn stehen, Pauline? Na, ob gesund ist, ob jod in Stand. Was soll denn gesund? Was soll denn in Stande sind? Das sollen wohl wissen von Jans Alene. Was soll ich von Alene wissen? Ob Kind auch nicht zugestoßen ist. Was von Kind und was zugestoßen? Reden Sie Deutsch. Wenn ich nur sagen, was war es, Frau Jon. Na, was denn? Mein Kind. Du, der Zahl normal und den kriegst du so lange den Schuh um die Ohren, bis es dir vorkommt, dass du eine Mutter von Drillinge bist. Nur raus! Lass dich hier nicht wieder blicken! Und wir jetzt schlagen! Zu Hilfe! Zu Hilfe brauchen wir nicht, gefallen zu lassen! Aufwachen! Hat mir misshandelt, Frau Jon! Pauline! Pauline, um Gottes Willen, Pauline! Ich weiß nicht, was in mir gefahren ist. Seien's gut. Was soll ich tun, Pauline? Soll ich fußfällig auf die Knie, Pauline, Abbitte tun? Ich gehe zur Wache und zeige an, dass mir hier ins Gesicht geschlagen hat. Da, hau mir wieder ins Gesicht. Denn ist gut. Denn ist verglichen. Ich gehe zur Wache. Denn ist es verglichen. Was wisst du nur, Mädchen? Nur geradezu, komm raus, was du auf dem Herzen hast. Ich will mittlerweile auch, ich koche inzwischen vor Sie und vor mich, Fräulein Pauline, einen recht guten Bohnenkaffee. Jod weset, keine Sichorientunke. Warum sind denn auf einmal so niederträchtig und grob zu mich, armes Mädchen, Frau Jon? Das möchte ich alleine wissen. Kommen Sie, Pauline, setzen Sie sich. So. Schön, dass Sie mich mal besuchen kommen. Wie geht's, Pauline? Was machen Sie denn? Hier ist das Geld. Ich brauche nämlich. Ich weiß doch von kein Geld, Pauline. Es hat mir gebrannt. Wo denn? Hat mir gepeinigt, wo ich hab laut aufgeschrien. Und meine Wirtin hat mir gefunden, wo ich fast abgestorben, längelang auf Diele gelegen bin. Trinken Sie mal erst einen kleinen Schnaps. So, und dann essen Sie mal erst einen Appenpappen. Mein Mann hat gestern Geburtstag gehabt. Wo denn? Ich mag nicht essen, Frau Jon. Das stärkt, das tut gut. Aber ich muss mir doch freuen, Pauline, dass Sie doch wieder mit Ihrer guten Natur bei Ihre Kräfte gekommen sind. Nun will ich es aber mal sehen, Frau Jon. Was denn, Pauline, was wollen Sie denn sehen? Hätte ich laufen gekonnt, wäre ich früher gekommen. Das will jetzt sehen, warum ich gekommen bin. So? Ach, was willst du sehen? Was willst du nur jetzt, zu wem mal sehen? Das, was du mit denen in den Händen hast, der Würchen gewollt? Ich? Willst du noch liehen? Ich werde anzeigen. Du haben mir aber genug gequält, Frau Jon. Mir nachgestellt, mir Schritt und Tritt nicht Ruhe gelassen, bis haben Kind auf Oberboden auf Haufen alter Lumpen zur Welt gebracht, mich Hoffnung gemacht und weitergehetzt, bis bin wie verrückt geworden. Das bist du auch noch, jawohl, bist ganz und gar verrückt. Was? Ich hab dir gequält? Ich habe dir aus dem Rinnstein gelesen, jawohl? Nen hat dir nachgestellt, dass dir der Schutzmann nicht hat holen gekonnt. Ich hab dir keine Ruhe gelassen, bis dette nicht sollst mit deinem Kind unterm Herzen ins Wasser gehen. Ich erwürge das Kind, das hast du gesagt. So ging den lieben langen Dach, bis ich dir ab ins Bette gebracht und so lange gestreichelt, dass bist du endlich ingeschlafen und an anderen Tage ist wieder aufgewacht. Jawohl! So hat dir Angst gemacht. Wieder Hoffnung gemacht. So hat dir keine Ruhe gelassen. Hast du den allen vergessen? Was? Aber es ist doch mein Kind, Mutter John. Dann hole die aus dem Landwehrkanal. Soll ich mein Kind nicht mal sehen dürfen? Spring ins Wasser und suche, den hast du. Weiß Jott, ich halte dir nur weiter nicht. Jott, eh nicht weiß, wo Kind ist. Eh nicht haben mit Augen gesehen. Bringen mich keiner von Stelle fort. Pauline, ich hat ihn Pflege gegeben. Pflege? Ich höre doch Schmatzen, wo ganz genau hinter Vorhang ist. Meine nicht. Armes, armes Jüngchen. Juttes Mutterchen, kommen schon. Sieh mir mal an, Mädchen. Mädchen, sieh mir mal an. Wie lobst du das mit Ene, die aussieht wie ich? Das mit der noch zu spaßen ist? Setz dir! Flöne! Bist du, ich weiß nicht was. Wenn du da hinter den Vorhang willst, dann bist du tot. Oder ich bin tot. Und dann ist auch das Jungchen nicht mehr am Leben. Denn jeben acht, was ihr schön, Frau Jott. Pauline, die Sache ist zwischen uns doch abgemacht. Was wollen Sie denn mit den Kindern aufstellen? Gehen Sie zu Herrn Bräutchen. Da sollen Sie wohl was Besseres zu tun haben als Kindergeschrei. Nun gerade, nun muss er mir heiraten. Haben alle, hat Frau Kilpacke, als ich mir müssen haben behandeln lassen, zu mich gesagt, muss mir heiraten. Auch Standesbeamte gab mir Rat, hat gesagt, ganz wütend, ich muss nicht nachlassen. Jut, lassen wir weiter nicht ein, Frau John. Adieu. Bin bloß gekommen, dass morgen Nachmittag fünf zu Hause sind. Weil morgen eingesetzter Pfleger von Gemeinde Nachsen kommt. Was? Du hast es gemeldet? Auf Standesamt? Etwa nicht. Was hast du gemeldet beim Standesbeamten? Sonst ja nicht, als ich mit Knaben niedergekommen bin. So. Dann wissen sie es also auf Standesamt. Na ja, das müssen sie wissen, Frau Jung. Aber habt ihr denn nicht eingeschärft? Das muss man melden. Soll ich denn abgeführt und plötzlich sehe ich steckt? Aber ich habe doch gesagt, ich hätte anmelden. Aber gleich bei Standesbeamten gefragt. Ist keiner gekommen, hat angemeldet. Und was hast du nur angegeben? Dass Aloysius Theophil heißen soll und dass bei sie Frau Jon in Fläche ist. Und morgen will einer nachsehen kommen? Das ist ein Herr von der Vormundschaft. Na freilich, das ist noch nicht mehr zu ändern. Das ist ja nur auch in Jottes Namen, nur Joris weiter nicht. Und kann nun mein Kindchen auch sehen, Frau Jon? Heute nicht, morgen, Pauline. Warum nicht heute? Ach, weil das Beschreien nicht gut tut, Pauline. Also morgen um Uhr fünf Nachmittag. Steht geschrieben, sagt mir Wirtin, dass Herr von die Stadt Uhr fünf morgen nachsehen kommt. Na gut so. Lass mal kommen, Mädchen. Mutter schläft, Frau Jung. Ich habe so einen Hunger. Kann ich ein Happen Brot kriegen? Ich bin's. Was ist denn? Schneiden Sie sich mal bloß nicht etwa mit Brotmesser. Angst. Sorge. Da wisst ihr nicht von. Dich begrüß ich in Ehrfurcht prangende Halle, dich meiner Herrschaft fürstliche Wiege, säulengetragenes herrliches Dach, tief in der Scheide. Halt! Pause! Punkt! Punkt! Pause! Punkt! Sie drehen doch keine Leierkasten. Der Chor aus der Braut von Messina ist doch kein Leierkastenstück. Dich begrüße ich in Ehrfurcht. Nochmals von Anfang an, meine Herren. Dich begrüße ich in Ehrfurcht. Prangende Halle. Etwa so, meine Herren. Tief in der Scheide ruht das Schwert. Punktum. Herrliches Dach, wollte ich sagen. Punktum. Na, meinetwegen fahren Sie vor. Tief in der Scheide ruhe das Schwert, vor den Toren gefesselt liege des Streits, schlangenhaarig des Scheusal, denn... Na halt, halt, halt. Wissen Sie nicht, was ein Punkt bedeutet, meine Herren? Schlangenhaariges Scheusal. Punkt. Denken Sie sich einen Pfahl eingerammt. Halt. Punkt. Alles ist totenstill. Als wenn Sie gar nicht mehr in der Welt wären, Käferstein. Und dann raus mit der Posaunenstimme in der Brust. Denn... Na, weiter los. Denn des gastlichen Hauses unverletzliche Schwelle hütet der Eid der Erinnien Sohn. Eid, Eid, Eid, Eid. Wissen Sie nicht, was ein Eid ist, Käferstein? Hütet der Eid der Erinnien Sohn. Der Eid ist der Erinien Sohn, Dr. Kegel. Stimme heben! Das Publikum bis zum letzten Logenschließer ist eine einzige Gänsehaut. Passen Sie auf. Denn des Hauses Schwelle hütet der Eid der Erinien Sohn, der furchtbarste unter den Göttern der Hölle. Nicht wiederholen, weiter im Text. Sie können sich aber jedenfalls merken, dass ein Eid und ein Münchner Bierrettich zwei verschiedene Dinge sind. Zürnend ergrimmt mir das Herz im Busen. Halt. Erstlich fehlt die statuarische Haltung, mein lieber Spitter. Die Würde einer tragischen Person ist bei Ihnen auf keine Weise ausgedrückt. Dann wartet Herr Quacquaro. Unterbrechen wir einen Augenblick. So. Jetzt stehe ich Ihnen zu Diensten, Herr Vizewirt. Das heißt, ich habe Sie bitten lassen, weil mir leider mehrere Kisten mit Kostümen gestohlen sind. Bevor ich nun meine Anzeige mache, wollte ich erst mal Ihren Rat hören. Umso mehr, da Sie auch sonst noch etwas, wie soll ich sagen, eine sonderbare Bescherung in einem Winkel des Bodens angefunden hat, ein Fund, um Virchow zu benachrichtigen. Erstlich ein blau kariertes Plumeau, wahrhaft prähistorisch, und eine unaussprechliche Scherbe, deren Bestimmung im Ganzen harmlos, aber ebenso unaussprechlich ist. Herr Direktor, ich kann ja mal umsteigen. Ja, tun Sie das. Sie finden Frau John, die durch den Fund eigentlich noch mehr sich selbst beunruhigt ist. Diese drei Herren, die meine Schüler sind, lassen es sich partout nicht ausreden, dass da oben etwas wie eine Mordgeschichte vorgefallen ist. Aber bitte, wir wollen keinen Skandal schlagen. Wenn bei meiner Mutter in Schneidemühl im Laden irgendetwas abhanden kam, hieß es immer, das hätten die Ratten gefressen. Und wirklich, was man in diesem Haus von Ratten und Mäusen sieht... Geschenkt, bester Käferstein. Es fehlt nur noch, dass Sie uns Ihre Gespenstergeschichte nochmals auftischen. Vom Kavalleristen Sorgenfrei, der sich nach Ihrer Behauptung seinerzeit, als das Haus noch Reiterkaserne war, mit Sporen und Schleppsäbel auf meinem Boden erhängt hat. Sie können den Nagel noch sehen, Herr Direktor. Das wird im ganzen Hause rum erzählt von dem Soldat namens Sorgenfrei, der sich irgendwie ja oben im Dachboden mit einer Schlinge geendigt hat. Ich nehme an, der Diebstahl oder was sonst in Frage kommt, ist während jener 11 oder 12 Tage vor sich gegangen, als ich in Geschäften im Elsass gewesen bin. Also sehen Sie sich die Geschichte mal an und bitte, Sie werden mir nachher Bescheid geben. Ja. All right. Bester Spitter, schießen Sie los. Zürnend ergrimmt mir das Herz im Busen. Zu dem Kampf ist die Faust geballt. Denn ich sehe das Haupt der Medusen. meines Feindes verhasste Gestalt. Kaum gebiet ich dem kochenden Blute. Gönn ich ihm die Ehre des Worts? Oder gehorch ich dem zürnenden Mute? Aber mich schreckt die Eumenide, die Beschirmerin dieses Orts und der waltende Gottesfriede. Sind Sie fertig, Spitter? Ich danke sehr. Sehen Sie, lieber Spitter, ich bin nun Ihnen gegenüber wieder mal in die allerverzwickteste Lage geraten. Entweder ich sage Ihnen frech ins Gesicht, dass ich Ihre Vortragsart schön fände, und dann habe ich mich der allerniederträchtigsten Lüge schuldig gemacht. Oder ich sage, ich finde Sie scheußlich. Und dann haben wir wieder den schönsten Krach. Ja, alles Gestellste, alles Rhetorische liegt mir nicht. Deshalb bin ich ja von der Theologie abgesprungen, weil mir der Predigerturm zuwider ist. Da wollen Sie wohl die tragischen Chöre wie ein Kellner die Speisekarte herunterhaspeln. Ich liebe überhaupt den ganzen sonoren Bombast der Braut von Messina nicht. Sagen Sie das nochmal, lieber Spitter. Es ist nicht zu ändern, Herr Direktor. Unsere Begriffe von dramatischer Kunst divergieren total. Mensch, Ihr Gesicht in diesem Augenblick ist ja geradezu ein Monogramm des Größenwahns und der Dreistigkeit. Sie blutiger Anfänger! Sie und Schiller! Friedrich Schiller! Ich habe Ihnen schon 10-mal gesagt, dass Ihr pueriles bisschen Kunstanschauung nichts weiter als eine Paraphrase des Willens zum Blödsinn ist. Das müsste mir erst bewiesen werden. Sie beweisen es selbst, wenn Sie den Mund auftun. Sie leugnen die Kunst des Sprechens, das Organ, und wollen die Kunst des organlosen Quäkens dafür einsetzen. Sie leugnen die Handlung im Drama und behaupten, dass sie eine Sache für Gründlinge ist. Sie haben neulich behauptet, dass unter Umständen ein Barbier oder eine Reinemacherfrau aus der Mullachstraße ebenso gut ein Objekt der Tragödie sein könnte als Lady Macbeth und König Lear. Vor der Kunst wie vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, Herr Direktor. Dieser Satz ist mir zur zweiten Natur geworden. Ich befinde mich dabei vielleicht mit Schiller und Gustav Freytag, aber keinesfalls mit Lessing und Diderot im Gegensatz. Der gestellste französische Pseudoklassizismus bleibt mir durch Sie endgültig totgeschlagen. Sowohl in der Dichtkunst als in den grenzenlos läppischen späteren goethischen Schauspielervorschriften, die durch und durch mumifizierter Unsinn sind. So. Und wenn sich das deutsche Theater erholen will, so muss es auf den jungen Schiller, den jungen Goethe des Götz und immer wieder auf Gotthold Ephraim Lessing zurückgreifen. Dort stehen Sätze, die dem Reichtum des Lebens angepasst, die der Natur gewachsen sind. Ich glaube, wenn die menschliche Arroganz und besonders die der jungen Leute kristallisiert werden könnte, die Menschheit würde darunter wie eine Ameise unter den Granitmassen eines Urgebirges begraben sein. Ich würde dadurch aber nicht widerlegt werden. Ziehen Sie doch das Notizbuch, mein guter Spitter, und schreiben Sie bitte hinein, der Direktor Hassenreuther ist ein Esel. Schiller ist ein Esel. Goethe ist ein Esel. Und ein gewisser Spitter, ein Nachtwächter. Es freut mich, Herr Direktor, dass Sie wenigstens doch wieder bei guter Laune sind. Nein, ich bin bei sehr schlechter Laune. Sie sind ein Symptom. Sie sind eine Ratte. Aber diese Ratten fangen auf dem Gebiete der Politik. Rattenplage. Unser herrliches, neues, geeinigtes deutsches Reich zu unterminieren an. Sie betrügen uns um den Lohn unserer Mühe und im Garten der deutschen Kunst. Rattenplage. Fressen Sie die Wurzeln des Baumes des Idealismus ab. Sie wollen die Krone durchaus in den Dreck reißen. In den Staub. In den Staub, in den Staub mit euch. Da kommt Frau John, da kommt ihre tragische Muse später. Was hat denn an mir, Herr Direktor? Alles Gute und Schöne, beste Frau John. Danken Sie Gott, wenn Ihr stilles, friedliches Leben Sie zur tragischen Heldin ungeeignet macht. Aber sagen Sie, haben Sie etwa Gespenster gesehen? Weshalb denn nur das? Na, wie war's, Herr Quack, war er unter den Bleidächern? Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass mindestens obdachlose Gesindel oben durch was von Sujank Wesig noch nicht genächtigt hat. Und dann habe ich das hier in ihren Stiefel gefunden. In Kinderfläschchen, halb mit Milch gefüllt. Ich habe oben zum Rechten gesehen und Herr Adelbertchen bei mich gehabt. Ich bin an der ganzen Geschichte unschuldig. Das Gegenteil hat wohl auch niemand behauptet, Frau Jung. Wo Adelbertchen zur Welt kam, wo Adelbertchen gestorben war. Der soll mal kommen und soll mir sagen, was denn die richtige Mutter ist. Aber nun muss ich fort, Herr Direktor. Nun kann ich 2 Tage, auch 3 nicht, oben kommen, Mathieu. Ich muss mich mal bisschen mit Adelbertchen bei meiner Schwägerin zeigen. Auf Sommerfrische. Was hat sich da durcheinander gefaselt? Schon, wo sie das erste Kindchen hatte, nur ja nachdem, wo die gestorben ist, war eine Schraube los bei die John. Seit sie nur ja der zweite hat, wackeln 2. Was soll ich nun als Bestohlener tun? Oh, das kommt ganz drauf an, wo Verdacht denn ist. Was in diesem Hause? Na, sagen Sie selbst, Herr Quackwaro. Ja, das ist ja nur wahr, aber das ist ja nur so weit, dass nächstens ein bisschen gesäuert wird. Die Witwe Knobbe mit ihrem Anhang wird rausgeschmissen. Und dann ist eine Blase auf Fliehe B, wo Schutzmann Schierke mir hat gesagt, dass sich schwere Jungs mank befinden. So, irgendwo hier im Hause ist doch ein Gesangsverein. Ich höre wenigstens manchmal wirklich hübsche Männerstimmen. Deutschland, Deutschland, über alles, wer hat dich, du schöner Wald und dergleichen absingen. Das sind sie. Wo man singt, da lasst ihr ruhig nieder, hieß es zwar, aber das wollte keinen raten. Immer anzeigen, Herr Direktor. Ein scheußlicher, schmalziger Kerl. Aber ohne ihn bekämen die Pächter dieser Staatsbaracke die Miete nicht. Das ist Fräulein Alice Rütterbusch, die junge Naive, die ich leider bei dem Hangen und Bangen auf die Entscheidung der Straßburger Stadtväter mir noch immer kontaktlich nicht sichern kann. Weil Bürger und später und Sie, meine Herren, marsch auf den Oberboden. Zählt die Kisten durch, dass wir im geeigneten Augenblick mit der Inventur fertig sind. Bitte, kommen Sie nur heim, meine Gnädigste. Oh, bitte Sie um Pardon. Ich erwartete eine junge Dame. Aber bitte treten Sie doch herein. Wissen Sie, wer ich bin, Herr Direktor? Nicht durchaus bestimmt, aber... Nennen Sie mich, bis auf Weiteres, Pastor Spitter aus Schweiz in der Uckermark, dessen Sohn Erich Spitter ja wohl in Ihrer Familie als Hauslehrer oder so ähnlich tätig gewesen ist. Erich Spitter, das ist mein Sohn. Das sage ich mit schwerer Bekümmernis. Zunächst freue ich mich, Sie begrüßen zu können. Ich möchte Sie aber im gleichen Atem bitten, Herr Pastor, des bewussten Seitensprungs wegen, den Ihr Sohn sich leistet, nicht allzu bekümmert, nicht allzu besorgt zu sein. Oh, ich bin sehr besorgt. Ich bin sehr bekümmert. Es ist schwer zu sagen, äußerst schwer begreiflich zu machen, bis zu welchem hohen Grade ich bekümmert bin. Oh, dieses Berlin. Es verwirrt mich ganz. Sie sehen in mir einen Mann, Herr Direktor, der nicht nur bekümmert, nicht nur durch dieses Sodom-Berlin im Innersten aufgewühlt, sondern geradezu durch die Tat seines Sohnes gebrochen ist. Eine Tat? Welche Tat? Das fragen Sie noch? Der Sohn eines redlichen Mannes und Schauspieler. Mein Herr, ich billige den Entschluss Ihres Sohnes nicht, aber ich selbst... Der ich, Onisuaki Maripans, der Sohn eines redlichen Mannes und selber, will ich hoffen, ein Mann von Ehre bin, wie ich hier stehe. Ich war selbst Schauspieler und habe noch vor kaum 6 Wochen bei einem Lutherfestspiel in Merseburg nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler meinen Fuß auf die weltbedeutenden Bretter gestellt. In Bezug auf bürgerliche Ehre dürfte also der Entschluss Ihres Sohnes nicht zu beanstanden sein. Aber es ist ein schwerer Beruf. Und man muss auch außerdem dazu sehr viel Talent haben. Auch gebe ich zu, für schwache Charaktere ist es ein Beruf, der besonders gefährlich ist. Ich habe als schlichter Landpfarrer von alledem keine Vorstellung. Aber denken Sie sich einen Vater an, eben einen solchen armen Landpfarrer, der seine Pfennige mühsam zusammenkratzt, um seinem Sohn das Studium zu ermöglichen. Denken Sie, dass dieser Sohn kurz vor seinem Examen steht. Und nun kommt dieser Brief. Der Junge ist wahnsinnig. Junge Leute suchen. Allzu sehr dürfen wir uns nicht wundern, wenn eine Krise im Leben eines jungen Menschen zuweilen nicht zu vermeiden ist. Nun, diese Krise war zu vermeiden. Sie werden aus diesem Briefe unschwer erkennen, wer verantwortlich für den verderblichen Umschwung in der Seele eines jungen, braven Menschen zu machen ist. Ich hätte ihn nie sollen nach Berlin schicken. Jawohl, Herr Direktor. Ich habe Dinge gesehen, von denen zu sprechen mir ganz unmöglich ist. Ich gehe ganz ruhig durch die Passage zwischen Linden- und Friedrichstraße, schmeißt sich ein scheußlicher Kerl an mich an und fragt mich mit einer schmierigen, scheuen Dreistigkeit, ob der Herr vielleicht etwas Pikantes will. Ach, und diese Schaufenster, wo neben den Bildern der hohen und allerhöchsten Herrschaften nackte Schauspielerinnen, Tänzerinnen, kurz die anstößigsten Nuditäten zu sehen sind. Das ist ein Weltuntergang, Herr Direktor. Ach, Herr Pastor, die Welt, die geht nicht unter. Sie wird wahrscheinlich das ganze skurrile Menschheitsintermezzo noch überleben. Was diese jungen Leute vom rechten Wege ablenkt, das ist das böse Beispiel, das ist die Gelegenheit. Mit Erlaubnis, Herr Pastor, ich habe eigentlich eine Neigung zum Leichtsinn in Ihrem Sohn niemals bemerkt. Ich bin seit 3 Tagen in Berlin und habe Erich noch nicht gesehen. Als ich ihn heute aufsuchen wollte, war er in seiner Wohnung nicht anwesend. Ich habe eine Weile gewartet und mich natürlich dabei in seiner Behausung umgesehen. Nun, betrachten Sie dieses Bild, Herr Direktor. Wieso? An dem albernen Lärvchen liegt weiter nichts. Aber lesen Sie bitte die Unterschrift. Wo? Ihrem einzigen Liebsten, seine Walburga. Erlauben Sie mal. Was heißt das, Herr Pastor? Irgendein Nähmädchen heißt das, wenn nicht gar irgendeine obskure Kellnerin. Ich werde das Bild behalten, Herr Pastor. Denken Sie sich in meine Lage. Mit welchen Gefühlen soll ich künftig vor meiner Gemeinde auf der Kanzel stehen? Oh, Donnerwetter, was geht mich das an, Herr Pastor? Und übrigens, was dieses kerlige, tüchtige Mädchen betrifft, Kellnerin und dergleichen, so irren Sie sich, Herr Pastor, adieu. Ich begreife Sie nicht. Wahrscheinlich ist das der Ton, der in Ihren Kreisen der übliche ist. Ich gehe und werde Sie nicht mehr belästigen. Aber ich habe als Vater das Recht vor Gott, Sie, Herr Direktor, zu verpflichten. Verweigern Sie künftig, oder ich werde Mittel und Wege zu finden wissen, meinem verblendeten Sohne diesen sogenannten dramatischen Unterricht. Ja, nicht nur das, Herr Pastor, sondern ich werde ihm ganz direkt den Stuhl vor die Tür setzen. Später! Walburga, kommt mal her! Walburga, setz dich auf deinen humoristischen Körperteil. Na, und Sie, lieber Spitter, was wollen Sie noch? Sie hatten gerufen, Herr Direktor. Na gut, sehen Sie mir ins Angesicht. Bitte? Ihr macht einen dumm. Aber mich könnt ihr nicht dumm machen. Still, kein Wort. Im Übrigen war ein Herr hier. Na, vorwärts, gehen Sie nach. Suchen Sie ihn begreiflich zu machen, dass ich nicht euer Schuhputzer bin. Und du, meine Liebe, du bekommst Ohrfeigen, wenn du mit diesem Schlängel vom verkrachten Theologen noch jemals ohne meine Erlaubnis 2 Worte sprichst. Au, Papa! Dieser Wicht, der mit Vorliebe scharfstumme Gesichter macht, als ob er kein Wässerchen trüben könnte. Und dem ich den Zutritt in mein Haus zu eröffnen so unvorsichtig war, ist leider ein Mensch, hinter dessen Maske die unverschämteste Frechheit lauert. Über Erich bin ich nicht deiner Ansicht, Papa. Was? Na, jedenfalls kennst du meine Ansicht. Du gibst ihm den Laufpass. Oder siehst selber zu, wo du außerhalb deines Elternhauses mit einem Loch oder Lebenswandel durchkommen wirst. Von solchen Töchtern mag ich nichts wissen. Du sagst ja immer, Papa, du hast dir deinen Weg auch ohne deine Eltern selbstständig suchen müssen. Du bist kein Mann! Gewiss nicht. Aber denke doch mal an Alice Rutterbusch. Wieso? Was? Ja, bist du irrsinnig? Sprecher! Herr Direktor! Frau John! Na, was wollen Sie, Spitta? Mit was für Weibsleuten überlaufen Sie mich? Nicht meine Schuld, Herr Direktor. Die Frauen wollten zu Ihnen hinein. Nee, wir wollen mal bloß Frau Mauer-Polygon sprechen. Ist doch immer bei Sie hier oben, Frau John. Ja, aber ich fange an zu bedauern, dass das so ist. Wo fehlt's Ihnen eigentlich, bester Spitta? Sie müssen jetzt schon die Gnade haben und diese Damen nach unten zurechtweisen. Unten in Ihrer Wohnung war nicht zu finden, Frau John. Hier oben bei uns ist sie auch nicht zu finden. Das junge Fräulein hat nämlich ihr Söhnigen bei der Frau Mauer-Polygon in Pflege gehabt. Ja, freut mich. Nur ist ein Herr von der Stadt, als wie Vormundschaftsfähig nachsehen gekommen, wie es steht mit dem Kind. Und dann ist er, dann sind wir bei Frau John mitsamt dem Herrn sind wir hingegangen. Dann stand das Kind und Zettel bei, dass Frau John hier oben auf Arbeit ist. Wo ist das Kind in Pflege gewesen? Bei der Frau Mauer-Polygon. Das ist vollkommen blödsinnig. Das ist unrichtig. Die Damen scheinen mir nicht zu trauen. Sagen Sie ihnen doch später, dass Frau John kein Kind in Pflege hat und dass Sie also bezüglich des Namens im Irrtum sind. Hat Kindchen in Pflege. Ist Herr von die Stadt gekommen, hat gesagt, das Kindchen in schlechte Hände, hat mich mein Kindergen zugrunde gerichtet. Meine Damen, Frau Mauer-Polygon hat kein Kind in Pflege. Will sehen, Frau John, soll mich gesund machen, kleines Kind. Muss vor Gericht, Herr hat gesagt, muss in jen anzeigen. Sie irren sich. Wie kommen Sie nur auf den Gedanken, meine Damen, dass Frau John ein Kindchen in Pflege hat? Weil ich ihr selber übergeben habe. Frau John hat aber doch ihr eigenes Kind, mit dem sie, wie mir jetzt einfällt, auf Besuch zu der Schwester ihres Gatten zu gehen beabsichtigt. Hat kein Kind. Jans und ja nicht, Frau John. Hat gelogen, hat kein Kind. Meine Damen, Sie irren sich. Will nachweisen vor Gericht. Will schwören bei heilige Mutter Jottes. Sie meinen also, mein Fräulein, wenn ich Sie recht verstehe, die Frau John besitze kein eigenes Kind. Und das, was dafür gegolten hat, wäre das Ihre. Schlag blitz mich nieder, wenn nicht so ist. Ich bin sprachlos. Ich habe selbst mit der Fräulein Pauline und mit den Herren von der Vormundschaft das Kindigen aus der Stube mit Schild Frau Mauer-Polygon auf den Hausflur geholt. Frau John war nicht da und Mauer-Polygon ist ein Alt von der Abwehr. Ah, da ist ja Schutzmann Schirke. Was wünschen Sie denn? Herr Direktor, ich habe erfahren, dass zwei Frauensleute hier oben geflüchtet sind. Zwei Frauen sind hier, aber wieso denn geflüchtet? Wir sind nicht geflüchtet. Sie fragten nach meiner Aufwärterin. Erlauben Sie, dass ich Sie auch mal was frage. Bitte. Wie heißen Sie? Ich bin Frau Kielbacke. Wohl von dem Landeskindererziehungsheim. Wo wohnen Sie? In der Linienstraße 9. Ist das Ihr Kind, was Sie bei sich haben? Nee, das ist Frau von Piperkatzka, Ihr Kind. Ihr Name? Paula von Piperkatzka aus Skorzenen. Die Frau Kielbacke will behaupten, das wäre Ihr Kind. Wollen Sie das also auch behaupten? Herr Schutzmann, ich muss erjebenst um Schutz bitten, weil hier unrechtmäßigerweise verdächtig bin. Ist Herr von die Stadt mit mich hier gewesen, haben mein Kind aus Stube Frau John, wo in Flehe gewesen, rausgeholt? Et kann auch der Tiere jen über bei der Restaurateurswitwe Knobbe gewesen sind. Wer weiß, was Sie mit dem Kindekind vorhaben, wovon Sie abgesandt und bestochen sind. Ein gutes Gewissen haben sie nicht genommen und denn hier rufgeschlichen, weil das die rechtmäßige Mutterwitwe Knobbe, wo bestohlenes Treppen und Gänge absuchen und weil schräg gegenüber Polizeiwache ist. Ist mich ganz gleichgültig, Polizeiwache. Sie sind widerlegt, meine Beste. Sie sagen, unsere John hätte kein Kind. Sie sagen, wollen Sie bitte gefälligst aufpassen. Sie hätten Ihr Kind, das angeblich für das von Frau John gegolten habe, aus Frau Johns Zimmer herausgeholt. Nun also, wir alle hier kennen Frau Johns Kind. Und das, was Sie da haben, ist ein anderes. Verstanden? Was Sie behaupten also, kann nach Adam Riese unter gar keinen Umständen zutreffend sein. Übrigens wäre mir es jetzt lieb, Herr Schirke. Sie nehmen die Damen mit sich fort und ich könnte ihr meinen Unterricht fortsetzen. Ja, dann kommen wir bloß mank der Knoben mit ihren Anhang rin. Nämlich, das Kind ist gestohlen worden. Aber nicht von mich. Ist geraubt von Frau John. Schon gut. Das ist der Knobbe. Herr Schirke, Sie sind mir verantwortlich. Drehen die Leute bei mir ein und ich erleide eine Schädigung. So wende ich mich an den Polizeipräsidenten. Soll bloß mein Kindchen nicht nachkommen. Na, treten Sie einstweilen hier in die Bibliothek hinein. Und jetzt, Herr Schirke, wollen wir meinetwegen diese Megäre hereinlassen. Ist gut, Herr Direktor. So, aber los! gerade? Es ist keine Ursache zur Besorgnis, Herr Direktor. Verzeihen Sie gütigst, wenn ich hier eindringe. Man sagte mir, es hätten sich zwei Frauen mit meinem Söhnchen zu Ihnen heraufgeschlichen. Ich suche mein Söhnchen, genannt Helfgott Gundofried, da es tatsächlich aus meiner Wohnung verschwunden ist. Ich möchte Sie aber nicht inkommodieren. Darum wollte ich auch ganz gehorsamst bitten, verstehen Sie mir? Es liegt mir fern, Skandal zu erregen. Sie müssen wissen, Herr Direktor, ich weiß sehr wohl, dass ich hier unter den Augen eines Mannes von Bedeutung, ja eines berühmten Mannes bin. Sie müssen wissen, ich bin, was Helfgott Gundofried angeht, gezwungen, auf meiner Hut zu sein. Ich bin eine arme, vom Schicksal verfolgte Frau, mein Herr, die gesunken ist und die bessere Tage gesehen hat. Aber ich will Sie damit nicht langweilen. Ich werde verfolgt. Man will mir die letzte Hoffnung nun auch rauben. Sagen Sie kurz, was Sie wünschen, sputen Sie sich. Nicht genug. Man hat mich gezwungen, meinen ehrlichen Namen abzulegen. Ich habe dann in Paris gelebt und schließlich einen brutalen Menschen geheiratet. Den Pächter von einem süddeutschen Schützenhaus, weil ich den blöden Gedanken hatte, in meinen Angelegenheiten dadurch gebessert zu sein. Oh, diese Schurken von Männern, Herr Direktor. Nicht für zu weit, menagieren Sie sich. Es freut mich, dass ich Gelegenheit finde, endlich mal wieder einem Manne von Bildung und Geist in die Augen zu sehen, mein Herr. Ich könnte Ihnen eine Geschichte vortragen. Im Volksmund heiße ich hier die Gräfin und Gott ist mein Zeuge. In meiner frühen Jugend war ich nicht weit entfernt davon. Eine Zeit lang war ich auch Schauspielerin. Wie sagte ich, eine Geschichte vorgetragen aus meinem Leben, die den Vorzug hat, nicht erfunden zu sein. Mein Elend ist nicht erfunden. Trotzdem es erfunden klingt, wenn ich sage, wie ich eines Nachts im tiefsten Abgrunde meiner Schande einen Vetter, einen Jugendgespielen, der als Garde-Rittmeister ist, nachts auf der Straße traf. Er lebt oberirdisch, ich unterirdisch, seitdem ich mein adelstolzer Herr Vater verstieß, nachdem ich als junges Ding einen Fall getan hatte. Oh, Sie ahnen nicht, welcher Stumpfsinn, welche Rohheit, welche Gemeinheit in meinen Kreisen üblich ist. Ich bin ein zertretener Wurm, Herr Direktor, und doch dorthin. Nach diesem glänzenden Elend sehne ich mich nicht eine Sekunde zurück. Nun wollen wir ja völlig zur Sache kommen. Bitte, Herr Schirke, mich interessiert das. Unterbrechen Sie zunächst mal die Damen nicht. Sie hatten von Ihrem Vetter gesprochen. Sagten Sie nicht, dass er Garderittmeister ist? Er war in Zivil. Er ist Garderittmeister. Er erkannte mich und wir feierten schmerzlich selige Stunden alter Erinnerung. In seiner Begleitung befand sich, ich nenne den Namen nicht, ein blutjunger Leutnant, Kerlchen wie Milch und Blut, aber zart und schwermütig. Herr Direktor, ich habe die Scham verlernt. Man hat mich neulich sogar aus einer Kirche herausgewiesen. Warum soll eine so entehrte, verlassene, mehrmals vorbestrafte Person vor Ihnen nicht offen bekennen, dass er der Vater meines Helfgott Gundofried geworden ist? Des Kindes, das Ihnen entwendet wurde? Wie die Leute sagen, es kann ja sein. Ich selbst, obgleich meine Feinde mächtig sind und jedwedes Mittel in der Hand haben, ich bin noch nicht ganz überzeugt davon. Vielleicht ist es aber doch ein Komplott von den Eltern des Vaters angezettelt. Adieu, Herr Direktor. Was Sie auch von mir hören sollten, denken Sie nicht, mein besseres Fühlen ist in dem Sumpfe total erstickt, in dem ich mich stürzen muss. Ich brauche den Sumpf, wo ich gleich und gleich mit dem Abschaum der Menschheit bin. Vergessen. Betäubung. Ich verschaffe es mir mittels Morphium. Warum nicht? Wem bin ich verantwortlich? Jetzt hören Sie auf. Wir können ja Leute nicht Freiheit berauben. Jetzt sagen Sie, ob das hier Ihr Kindekind ist. Was wollen von mir? Ich bin ich Zigeuner, sollen wohl Kinder stellen in Häuser gehen, was? Sind ich gescheit, werde mich schön hitten. Hab selber für mich und mein Kind kaum Essen genug. Wer rumgehen, wer fremde Kinder auflesen und großvettern, wo eines mir schon genug Kummer und Ärger macht. Ja, warum sprechen Sie nicht, Frau Knobbe? Das Mädchen behauptet, dass sie selbst und nicht Sie, Frau Knobbe, Mutter des kleinen Kindes ist. Wen ihr hört hier, das Kind? Frau verwitwete Knobbe, überlegen Sie sich, dass Sie hier reinste Wahrheit sagen. So, ist es Ihret oder ein fremdes Kind? Ich schwöre bei der heiligen Mutter Gottes, bei Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass ich Mutter von diesem Kind bin. Und ich schwöre bei heiliger Mutter Jottes... Halt, Fräulein! Es mag meinethalb mein Fall von den allerverwickelsten Umständen sein. Sie schwören dabei vielleicht vollständig gutgläubig, aber Sie werden mir das gewiss zugeben. Jede von Ihnen könnte zwar die Mutter von Zwillingen sein, ein Kind mit zwei Müttern ist nicht zu denken. Papa, Papa, sieh doch mal erst das Kind. Ja, das Kindchen stirbt schon so weg, seit ich hier drin im Zimmer gewesen bin. Was? Wie? Das Kindchen ist tot. Das ist ohne Frage. Hier ist ohne Zweifel eine gewesen, unsichtbar, der über das unbeteiligte, arme, kleine Streitobjekt ein wahrhaft salomonisches Urteil gesprochen hat. Was gibt denn? Ruhe. Kommen Sie mit. Erfinden Sie sowas mal. Guter Spitter. Ja? Emil. Moin, Paul. Schönen guten Morgen. Sag mal, ist deine Frau zu Hause? Meine Frau ist mit den Jungen bei meiner verheirateten Schwester in Hangelsberg. Will aber heute Morgen auch wiederkommen. Hm. Ah, was gibt es Neues? Ich bin vor einer halben Stunde erst von der Bahn aus Hamburg gekommen. Ich sah dir ins Haus gehen. Sag mal, Paul, wie lange ist deine Frau mit der Kleine in Hangelsberg? Das muss schon um die 8 Tage so rum sind. Weißt du was von ihr? Übrigens kann ich gleich kündigen, Emil. Das ist nur soweit. Wir ziehen am 1. Oktober. Ich habe Mutter nur endlich breit gekriegt, dass wir in eine bessere Ehe ziehen. Nach Altona willst du nicht mehr zurück? Nee, bleibe im Lande und nähere dir redlich. Nee, es ist gut so, dass man das ewige Wanderleben zu Ende ist. Deine Frau hat es gut angeschlagen, Paul. Ja, junge Ehe, wo eben das Kindchen gekommen ist. Wie ich heute Morgen, leerter Bahnhof, mit mein ganzes Zeug aus der 4. Klasse gestiegen bin, hab ich einen lieben J. Dann einmal hol mir, so alt wie ich bin, mit einem Seufzer gedankt. Er wird ihm wohl bei den Lärm auf dem Lehrer nicht gehört haben. Hast du gehört, Paul, der drüben die Knobbe, ihr Jüngstet, auch wieder mit Tod abgegangen ist? Nee, wie soll ich davon was gehört haben? Aber wenn er tot ist, dann ist er doch gut, Emil. Als ich das Wurm vor 8 Tagen gesehen habe, da war es doch reichlich reif vor dem Himmelreich. Sag mal, hast du denn von den Umständen ja nicht gehört, wie und wo das Kindchen zu Dori gekommen ist? Nee. Wo soll ich davon was gehört haben? Ich verwundere mich aber doch, dass deine Frau der Janisch von ihr geschrieben hat. Mit Jette und mit den Knobbelkindern ist das, seit wir ein ähnet Kind haben, bei Muttern auf einmal wie abgeschnappt. Deine Frau wollte ja doch immer brennend gerne einen Sohn haben. Na, no, das ist auch. Meinst du wohl etwa ich nicht? Vor was schind ich mal denn? Weißt du denn nicht, dass ein fremdes Mädchen gekommen ist, Paul, und hat behauptet, dass das Kind von die Knobbe ja nicht ihr eignet, sondern das Kind von das fremde Mädchen gewesen ist? Na no. Die Knobben und Kinder stehlen? Wenn Mutter wäre. Aber die Knoppen doch nicht. Sag mal, Emil, was ist denn das für eine Geschichte? Kannst du mich irgendeinen Wink geben, wo die letzten Tage dein Schwager ist? Meinst du den Schlachtermeister in Hangelsberg? Nee, durchaus nicht, was der Mann von deiner Schwester, sondern von deiner Frau, der Bruder ist. Da meinst du Bruno? Ihr wisst doch. Na, noch was. Von Bruno will ich nicht weiter wissen. Na ja, mal zu, Paul. Ärgert ja nicht. Nämlich, auf Polizeistelle ist bekannt, dass Bruno mit dem polnischen Mädchen, wo auf das Kindchen Anspruch machen wollte, gleich neulich hier vor der Haustür und dennoch noch an eine gewisse Stelle von der Uferstraße gemeinsam gesichtet ist. Nu ist das Mädchen verschwunden. Weiter was Näheres weiß ich nur freilich nicht. Bloß, dass sie von Polizei wehen, das Mädchen suchen. Ich weiß nicht, was in mir gefahren hatte. Ich war so vergnügt wie ein Eckensteher. Auf einmal ist mir so gottrecht zumute, dass ich am liebsten gleich wieder nach Hamburg machte, um ja nicht weiter hören und sehen. Was kommst du denn mir immer mit so einer Geschichten? Ich wollte dir mal bloß ein bisschen aufklären, was inzwischen, wo ja du und wohl auch deine Frau auswärts gewesen ist, in deiner Behausung geschehen ist. In meiner Behausung? Jawohl. Selma hatte ja, hieß das knobbische Jungchen in Kinderwahn ja rüber geschoben, wo das fremde Frauenzimmer mit ihrer Begleitung aus deiner Wohnung genommen und weggetragen hat. Oben bei den Komödienspielern ist sie denn ja auch noch glücklich gestellt worden. Was ist sie? Und da haben sich auch die Knobbe und das fremde Mädchen über das tote Kind bei der Haare gekriegt. Wenn ich mal bloß wüsste, was mir das soll, Emil. Mir ist der gleichgültig, wenn da nicht sonst was dahinter ist. Deshalb komm ich ja, Paul. Es ist was dahinter. Das Mädchen hat nämlich mehrmals vor Zeugen ausgesagt, das Wurm von der Knobbe, das wär ihr Kind. Und das hätt sie ausdrücklich bei deiner Frau, Paul, in der Pflege gegeben. Der piekt es. Der ist wohl meine ganz unwohl geworden. Guten Morgen, Herr John. Guten Morgen, Herr Spitter. Es ist gut, Emil. Ich werde mal wissen zu richten danach. So, sehen Sie mal, so ein Männchen, Herr Spitter. Mit einem Fuß steht er im Gefängnis, mit dem anderen ist er Liebkind beim Bezirkskommissar auf Polizeibüro. Und dann geht er bei ehrliche Leute rumschnüffeln. Hat Fräulein Walburga Hassenreuther nach mir gefragt, Herr Jung? Bis jetzt noch nicht. Selma, entschuldigen Sie mal einen Augenblick. Selma, ich muss mal das Mädchen was aushorchen. Was ist denn? Mach mal das Tier zu. Mal ein bisschen rein. Und nur, sag mal, Mädchen, war das hier in der Stube mit deinem kleinen verstorbenen Brüderchen und mit dem fremden Weibsbild gewesen ist? Ich hatte den Kinderwagen herübergeschoben. Ihre Frau war nicht da und da dachte ich, das hier drüben, wo doch der Brüderchen sowieso krank war und immer schrie, das hier drüben bei sie mehr Ruhe ist. Nun kam ein Herr und kam eine Dame und noch eine Frau, kam auf immer hier rein. Dann haben sie das Kindchen aus dem Wagen raus, frische Wäsche gewickelt und mit fortgenommen. Und dann hat die Dame gesagt, das wäre ihr Kind und sie hätte bei Muttern, als wie das meine Rolle ist, hätte es, sagt sie, in Pflege. Ja, keine Ahnung. Da wisst ihr was von. Na, zum Kreuz deiner Wetter, das wäre ja auch blödsinnig. Erlauben Sie mal, das hat sie gesagt, wenn nämlich von dem Vorfall zwischen den beiden Frauen oben bei Direktor Hassenreuther die Rede ist. Das haben Sie mit angesehen, Herr Spitter, wo der Knoppen und der andere um das Würmchen jetzt herhält hat? Allerdings, das habe ich mit angesehen. Weiter kann ich nichts sagen. Ich weiß eben nichts. Ich kann eben nichts sagen. Selma, je. Lass mal einen Kaffee durchlaufen. Eigentlich hoffte ich, Ihre Frau hier zu treffen, Herr John. Ich bin nämlich in Verlegenheit. Ganz offen gesagt, wenn ich bis heute Abend kein Geld schaffe, werden meine paar Bücher und Habseligkeiten von meiner Zimmerwirtin mit Beschlag belegt. Und man setzt mich eigentlich auf die Straße. Ich denke, Ihr Vater ist Pastor, Herr Spitter. Das ist er. Aber gerade deshalb habe ich gestern Abend einen furchtbaren Krach mit meinem Vater gehabt. Ich werde von ihm keinen Pfennig mehr annehmen. Das geschieht Vater noch recht, wenn ich verhungern tue und einen Hals breche. Ein Mensch wie ich wird nicht verhungern, Herr John. Gehe ich aber zugrunde, so ist es mir auch gleichgültig. Das lobt Ihnen nicht, was unter euch Studenten vor ausgehungerter arme Lulasch sind. Aber keiner will was Reelles anfassen. Mensch, hier nach Hamburg und lass da als Maurer hinstellen. Wie ich so alt war wie Sie, Herr Heike in Altona, schon bis 12 Mark täglich verdient. Das mag sein, aber ich bin Geistesarbeiter. Das kennt man. So, Herr John, vergessen Sie bitte nicht, Ihre Herren Bebel und Liebknecht sind auch Geistesarbeiter. Na gut, dann kommen Sie. Dann wollen wir mal wenigstens frühstücken. Sie haben wohl noch hier Frühstück, Herr Spitter? Nein, offen gestanden heute noch nicht. Na, dann machen Sie, Mann, dass Sie was Warmes in den Leib kriegen. Bring mal schnell noch eine Tasse ran, Selma. Ja? Selma, sag mal ganz genau, wie das mit dem fremden Mädchen und dem fremden Kind, das sie hier aus der Stube geholt hat, gewesen ist. Ich weiß nicht, das fragt mich in jeder. Ob ich Bruder Michelke gesehen hab, ob ich wissen soll, wer oben auf dem Boden bei der Kamelienspieler Kleider gestohlen hat. Wenn das sofort... Mädchen, was hast du denn in den Lärm geschlagen, wie der Herr und das Freiland dir dein Briedecken aus dem Wagen genommen hat? Hier steht ihm ja nicht, dachte ich. Kriegst Marine Wäsche. Na, nun komm mal mit. Wir wollen mal rüber zu deiner Mutter gehen. Bist du allein? Augenblicklich ja. Guten Morgen, Walburga. Komm ich zu spät? Ich bin mehr tot als lebendig. Wie war es mit deinem Vater, Erich? Wir sind auseinander. Du kannst dir nicht denken, mit welchem abgrundtiefen Hass ein solcher Mann gegen alles, was mit dem Theater zusammenhängt, geladen ist. Der schrecklichste Fluch ist ihm nicht stark genug, oh, diese Christen. Oh, du lieber Heiland, wie sind deine Worte verkehrt, deine ewigen Lehren in ihr Gegenteil umgefälscht worden. Du siehst so entsetzlich müde aus, Erich. Ich bin nur nervös. Ich bin abgespannt. Erich, du musst mein Portemonnaie nehmen. Nein, bitte, du musst, was meinst, ist dein, sonst liebst du mich nicht, Erich. Deshalb habe ich dich eigentlich hier zu Frau John bestellt. No? Was wollt ihr hier? Ist Paul schon zu Hause? Ich war mal eben mit den Kindern bis auf die Jasse gegangen. Paul ist hier zu Hause, da liegen ja seine Sachen. Habt ihr gehört, da draußen in einer Laubenkolonie vor Thalische Tor der Blitz heute Morgen Mann, Frau und ein Mädchen von 7 unter eine hohe Pappel erschlagen hat? Nein, Frau John. Das plattert schon wieder. Komm, Erich, wir wollen trotzdem ins Freie gehen. Wissen Sie was? Ich hab die Frau kurz vorher noch gesprochen, wo nachher vom Blitz erschlagen ist. Die hat gesagt, nur hören Sie mal zu, Herr Spitter. Ein totet Kindeken, das man in den Kinderwagen legt und raus in die warme Sonne rickt. Das muss aber Sommersonne und Mittagssonne sein, Herr Spitter. Der zieht Atem. Der schreit. Der ist wieder lebendig. Das glauben Sie nicht, was? Das hab ich mit meinen Augen gesehen. Du, die John ist unheimlich, komm. Das glauben Sie nicht, dass das wieder lebendig ist? Adieu, Frau John. Sie glauben das nicht, das ist aber heilig so, Herr Spitter. Wer das nicht lobt, der weiß von dem ganzen Geheimnis, wo ich entdeckt habe, nicht. Jeder bist du, Mutter. Schön willkommen. Von was für ein Geheimnis sprichst du denn? Ich? Habe ich denn von Geheimnis gesprochen? Na, wenn ich nicht schwerhörig bin. Bist du ein Geist oder bist du wirklich? Wieso soll ich ein Geist sein? Ja, das weiß man mal nicht. Ich freue mich ja, dass du nur wieder mit deinem Patengeschenk bei mich bist. Er sieht aber ein bisschen mieserig aus, Jette. Er vertrug die Milch nicht. Was bist du erst mit dem Kind auf der Bahn und raus aus der Stadt geturnt? Die Stadt ist an aller Gesindesten. Nun bleibe ich auch wieder zu Hause, Paul. In Altona, Jette, ist auch nur alles ins Freine gebracht. Hämmer, ich habe auch was mitgebracht. Was denn? Das Leben wird in die Kinderstube, weil es doch in Berlin manchmal ein bisschen zu stille ist. Horch mal, wie kräht. Nee, Mutter, wenn so ein Kindchen kräht, dafür geb ich Amerika. Hast du schon jemand gesprochen, Paul? Nee. Ich habe höchstens heute Morgen Quaquari gesprochen. No? Und? Ja, nicht. Was hat er gesagt? Was soll er denn gesagt haben? Na, wenn du schon keine Ruhe geben tust. Er hat mir mal wieder nach Brunon gefragt. Was soll denn Brunon wieder gemacht haben? Na ja, nicht. Hier, komm und trinken schon Kaffee. Ja, der ärgert dir doch nicht. Was kannst du dafür, wenn einer so ein sauberes Brüderchen hat? Nimm es dich mal nicht so zugleich so zu Herzen. Was macht denn die Schwester? Ich weiß es nicht. Na, ich denke... Du bist bei sie draußen gewesen. Wo bin ich gewesen? Ach, siehste, weil jetzt das ist mit euch, Weiber. Du schudderst ja. Womöglich, dass du noch nachträglich zum Liegen kommst. Paul, du wirst mir verlassen. Jut im Himmel, Paul, saret, saret bloß. Tu mir nicht hinters Licht wehren. Saret, wehr mich nicht hinters Licht. Was ist mit dich heute los, Neujette? Hör mal nicht drauf, Paul. Ich habe wieder der Nacht keine Ruhe gehabt und den Weig früh auf und dann ist es nicht anders, als wie der dicken Bisken von Kräfte bin. Dann leg der Mann lang und ruder ein Bisken. Kannst du auch dann ein bisschen kämmen, Jette? Auf der Bahn war es wohl sehr staubig gewesen, dass du so über und über mit Sand in ihr Pulvert bist. Wie lange sind wir verheiratet, Paul? Das war 1872. Gleich wie ich bin aus dem Krieg gekommen. Nicht? Dann kamst du zu Vater hin. Hm. Und dann hast du in Positur gestanden. Hm. Und dann hast du das eiserne Kreuz an der linke Brust gehabt. Jawohl. Das habe ich auch heute noch, Mutter. Und wenn du das sehen willst, dann steck ich's mal an. Und dann kamst du zu mich. Und dann hast du gesagt, ich sollte nicht immer so fleißig, nicht immer so hin und her, Trip auf, Trip ab. Ich sollte mal ein bisschen pomadig sind. Das sag ich so gut auch heute noch, Jette. Und dann hast du mir mit deinem Schnurrbart gekitzelt und hast mir links hinter das Ohr geküsst. Hm. Und dann? Dann sind wir wohl einig geworden. Dann hab ich gelacht und haben mir nach und nach ab PAP von oben bis unten in alle Uniformknöpfe abgespielt. Und da hat noch anders ausgesehen. Und dann hast du gesagt... Mutter, du kannst dir wahrhaftig sehen lassen. Das gelobt einer nicht, was du vor dem Gedächtnis hast. Und dann hast du gesagt, wenn ich nur bald einen Jungen kriege, der soll auch mal mit J für König und Vaterland und Wacht am Rhein hinter der Fahne jetzt zu Felde ziehen. Er blickt hinauf in Himmelsauen, wo hellen Federn niederschauen. Zum Rhein, zum deutschen Rhein. Nur heik, so ein Kerlchen. Und da bin ich wahrhaftig ja nicht so wilde drauf, dass ich ihn möchte womöglich als Kanonenfutter in den Krieg schicken. Pauleken, das ist 100 Jahre her. Ganz so lange wohl doch nicht, Jette. Sag mal, wie wäre das? Du nimmst mir mit und hängst mit mich und meinen Kindern, jüngste, fort nach Amerika. Na her, mein Jette. Was ist das? Bin ich denn hier von Gespenstern umgeben? Du weißt, dass ich auf dem Bau überhaupt mir nicht aufrehe und immer gemütlich bin. Aber nu, was ist das? Die Sonne scheint, es ist hellichter Tag. Ich weiß nicht, sehen kann ich das nicht. Das kichert, das wispert, das kommt hier schlichen und wenn ich nachjeife, dann ist es nicht. Nu will ich mal wissen, was an die Geschichte mit dem fremden Mädchen hier in der Stube wahrt ist. Paul, du hast gehört, das Fräulein ist überhaupt ja nicht mehr wiedergekommen. Daraus kannst du sehen... Das sagst du zu mir mit blauen Lippen. Machst Augen, wie wenn du gerädert bist. Jawohl. Was lässt du mir jahrelang alleine, Paul? Wo ich in meinem Käfig sitzen muss und kein Mensch nicht ist, mir mal auszusprechen. Manch lebend mal Heike hier gesessen und gefragt, warum ich das immer rackern tue. Warum nicht ich mir abdarbe, Groschen mühsam zusammenscharre und dein Verdienstgut anlehe. Und wie ich auf jede Art was zuzuverdienen mir abdrübeln tue, warum denn? Das soll alles vor fremde Leute sind. Paul, du hast mir zu Runde gerichtet. Jette! Bruno, bist du's? Na, ihr wisst doch, Jette. Wo kommst du denn her? Was wisst du denn? Na, ich hab der Nacht durchgescherbelt, Jette. Da siehst du doch, dass ich bei guter Laune bin. Du, hör mal. Da will ich dir mal was sagen. Du Lump. Unter Menschen gehörst du nicht. Ich hab dir gesagt, dass ich dir niederknalle, das war vorhin Herbst. Wenn du mich jemals wieder auf meine Schwelle unter die Ohren trittst. Nu je. Sonst kachtet. Hast du verstanden? Vor deiner Mussspritze fürchte ich mir nicht. Paul! Das ist mein Bruder. Gut. Hast du recht, Jette. Gut. Mit Pulver wäre auch zu schade. Wenn du nicht gerade, dass du bei meiner Schwester auf Schlafstelle wärst, dann hätte ich dir wohl mal was Luft gemacht, Rotzjunge. Der ist 14 Tage Laufen gekriegt. Sag noch mal, Jette, dass das dein Bruder ist. Paul, jemand, ich werde ihn schon wieder fortschaffen. Das weißt du doch, dass ich die Nummer doch nicht ändern kann, dass Bruno für mich der Bruder ist. Hm. dann bin ich hier übrig. Denn schnäbelt euch, Mann. In einer halben Stunde komme ich zurück. Aber nicht alleine. Ich komme mit dem Wachtmeister. Wenn ich dir mal in der Wohlheide hätte. Wieso kommst du nun, Bruno? Sag, was ist? Pinke musste mich geben, sonst ich verschütt hätte. Wacht mal, ich schließe die Türe zu. Wo kommst du her? Wo bist du gewesen? Na, getanzt habe ich jetzt, der halbe Nacht. Dann war ich ein bisschen hier morgen grauen in die Grüne gegangen. Hat der Quarkwarus hin reinkommen, Bruno? Dann nimm den Obacht, der dir nicht in der Falle sitzt. I, Jott bewahre. Ich bin über den Hof, der bei meinem Freund durch den Knochenkeller und hernach über den Oberboden drin gekommen. Na, und was ist nur gewesen, Bruno? Na, wuddel nicht, hätte hier Preise gehält. Ich hier verschütt. Oder ich muss abtippeln. Was hast du nur mit dem Mädchen gemacht? Das Rat gegeben, Jette. Was ist das? Ich habe ihr soweit wenigstens ein bisschen Gefühle gemacht. Und dass sie nicht wiederkommt, ist nur sicher? Jawohl. Dass sie nur noch mal kommt, glaube ich nicht. Aber das war kein leichtes Stück Arbeit, Jette. Sie haben dir vor der Tiere gesehen mit dem Mädchen. Ich habe mal mit Arthur verabredet, Jette. Von mich wollte sie nicht wissen. Denn ist Arthur in feine Kluft an ihr tänzelt gekommen und hat ihr auch richtig verschleppt in den Bouillonkeller. Das hat sie ihr gelobt. Auf dem Leim ist sie gekochen, das ihr Bräutigam dort warten tut. Und sein ganzes Leben lang, von dem einen Restaurant in das andere Restaurant. Na und denn? Dann wollte sie fort, weil Adolf ihr gesagt hat, dass ihr Bräutigam gegangen ist. Dann habe ich wohl noch ein Stückchen begleiten. Arthur und Adolf sind mitgegangen. Dann sind wir bei Karli nicht in der Hinterstube in ihr fallen. Und dann ist sie ja auch von den vielen Nippen an Groch und Schnipse Molum geworden. Und dann hat sie in Bullenwinkel bei ihnen genächtigt, wo Arthur und seine Geliebte ist. Den nächsten Tag sind wir immer zwei, drei Jungs hinterher gewesen. Nicht losgelassen. Immer von frischen Quinten gemacht. Und in der Schublade ist es ja auch lustig zugegangen. Aber das Geld ist futsch. Ich brauche Merker und Pfennige, Jette. Wie viel musst du haben? Was denn? Geld. Der olle Verkümmler unten im Knochenkeller meint, der dich am liebsten muss über der russische Grenze. Hör mal, Jette. Die Glocken läuten. Weshalb musst du denn über die Grenze gehen? Nimm mal ein nasses Handtuch, Jette. Und du auch ein bisschen Essig drauf. Ich weiß nicht, was mich das Nasenbluten die ganze Nacht schon geärgert hat. Wer hat dir denn an Handgelenk so eine Striemen hier gekratzt, Bruno? Heute Morgen, 3:30, hättest du das Glockenläuten nachher nicht gekonnt. Oh Jesus, mein Heiland, das ist ja nicht wahr. Das kann ja nicht menschenmächtig sein. Bruno, das hat er nicht geheißen. Das hat ihr Vater noch auf ein Sterbebett zu mich vorausgesagt. Mit Bruno ist nicht zu spaßen, Jette. Bruno, wenn sie dir aber festsetzen. Na gut, dann mach ich Bammelmann. Dann haben sie auf der Charité wieder was zum Sezieren. Ach, das ist ja nicht wahr. Was hast du denn getan, Bruno? Ach, du bist eine olle verdrehte Person, Jette. Ihr sagt immer, dass ich ja zu einer Schnitze bin. Aber wenn es ja nicht mehr geht, dann braucht er mir, Jette. Na und wie denn? Hast du dem Mädchen gedroht, dass sie sich soll nicht mehr blicken lassen? Das hast du gesollt, Bruno, hast du das nicht? Die halbe Nacht habe ich mit ihr getanzt. Sind wir auf der Straße gegangen. Und dann war ein Herr mit ihr, komm, verschiste. Und wie der dich gesagt habe, der dich von Mainz wegen mit die Dame ein Hühnchen zu flicken habe und einen Schneiderring aus der Buchsen gezogen, hat er natürlich Reis ausgenommen. Nur habe ich zu ihr gesagt, ängstchen sie sich nicht, Fräulein, wo jutwillig sind und wo kein Lärm schlagen und nie nicht mehr bei meiner Schwester nachfahren nach ihr Kind, soll alle ganz jütlich in Juten vereinigt sind. Und dann ist er mit mich gejonnelt ein Stückchen. Na und? Na und? Und da wollte sie nicht. Da fuhr sie mit Ema noch meine Joriel, der ich denke, wie ein Bella, der toll geworden ist und hat noch saftene Knochen gehabt, der ich gleich denke, der ich soll alle werden. Na, und da war ich nur auch ein bisschen frisch und dann wart halt so gekommen. Um welche Zeit wart? Nur so rum zwischen 4 und 3. Der Mond hat einen großen Hof gehabt. Auf dem Zimmerplatz hinter der Planken ist ein Luder von Hund immer aufgesprungen und angeschlagen. Und dann treppelte. Das ist ein Gewitter niedergegangen. Schiss gut. Na je. Die verdient es nicht besser. Atsche. Na, nur sehen wir uns ja viele Jahre nicht, ne? Wo willst du denn hin? Erst muss ich mal eine Stunde, zwei Länge lang auf den Rücken liegen. Ich gehe zu Fritzen. Dort bin ich sicher. Wo Aufstoß ist, kannst du mich Nachricht zukommen lassen. Willst du das Kindeke noch mal ankicken? Nee. Warum nicht? Nee, Jette. In diesem Leben nicht. Erzähl, Jette. Warte mal, Jette. Hier ist noch ein Hufeisen. Das hab ich gefunden. Das bringt Glück. Ich brauch ihm nicht. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder. Ich bin kein Mörder, das wollte ich nicht. Es ist niemand hier. Frau John? Erich, hier auf dem Sofa liegt ja Frau John. Wie man bei diesem Lärm schlafen kann. Verstehst du übrigens, weshalb unten am Eingang Polizeiposten stehen? Und weshalb sie uns nicht auf die Straße lassen? Sie suchen einen Verbrecher, Walburge. Das ist eben eine sogenannte Razzia. Horch mal. Die John. Große Schweißtropfen stehen hier auf der Stirn. Herein. Gott sei gelobt. Da seid ihr ja, Kinder. Mädel, wie du deine Mutter geängstigt hast. Verzeih, Mama, ich konnte nicht anders. Nein, solche Briefe mit solchen Gedanken schreibt man an eine Mutter nicht. Ins Wasser springen und so dergleichen. Mit solchen Drohungen spielt man nicht. Auf der Stelle kommt ihr mit mir beide nach Haus. Was hat denn Frau John? Ja, Mama, nimm uns mit. Ich bin ja so froh, dass du da bist. Also kommt. Das wäre ja noch schöner, Herr Spitter. Man hat Mut in ihren Jahren. Man verfällt nicht auf Ausflüchte, wenn alles nicht gleich nach dem Schnürchen geht. Ich habe Mut. Ich denke auch nicht daran, etwa als lebensmüder Feige zu endigen. Außer wenn mir Walburga verweigert wird. Das Leben ist lang. Und ihr seid heute noch Kinder. Im Übrigen habe ich bei Papa eine Art Waffenstillstand für euch ausgewirkt. Es war nicht leicht und wäre vielleicht unmöglich gewesen, wenn nicht die Post seine definitive Ernennung zum Direktor in Straßburg gebracht hätte. Mama, das ist ja ein Sonnenblick. Bruno! Frau John, wir haben Sie aufgeweckt. Ist Bruno weg? Wer? Na Bruno, kennen Sie den Bruno nicht? Ach, richtig, so heißt er, Ihr jüngerer Bruder. Geschlafen. Fest, aber Sie haben eben im Schlaflaut aufgeschrien, Frau John. Haben Sie gesehen, wo Jungs im Hof Adelbertchen sein Grab gesteinigt haben? Aber ich war zwischen. Was? Sie haben also von Ihrem ersten verstorbenen Kindchen geträumt, Frau John. Nee, das war wahr. Ich kann nicht geträumt, Frau Direktor. Und den ging ich mit Adelbertchen beim Standesbeamt nehmen. Aber wenn Adelbertchen nicht mehr am Leben ist, wie können Sie denn... Wenn ein Kindekind meins für ihn geboren ist, dann ist es ja dennoch noch in der Mutter. Und wenn es meins für ihn gestorben ist, dann ist es immer noch in der Mutter. Haben Sie den Hund hierher, hinter den Plankenzaun? Der Mond hat nicht großen Hof gehabt. Bruno, du gehst auf schlechte Wehe. Erwachen Sie auf, Frau John. Bruno. Sie sind krank. Du gehst auf schlechte Wehe. Sind das die Locken? Der Gottesdienst ist zu Ende, Frau John. Warum war ich denn auf? Warum habt ihr mir denn nicht mit der Axt im Schlaf über den Kopf gehauen? Was habe ich gesagt? Bloß so nie mit den Sterbenswort, Frau Direktor. Frau John, sagten Sie nicht, es wohne hier ganz in der Nähe ein Spediteur? Papa! genau. Jawohl, meine Lieben, gratuliert mir. In 8 Tagen sind wir in Straßburg. Alles Übrige findet sich, mein Kind. Gratuliere, Herr Direktor. Danke, lieber Spitter. Und dass ihr beide nicht etwa aus sogenannter Verzweiflung irreparable Dummheiten macht, darauf verlange ich ihr Ehrenwort, werte Herr Spitter. Im Übrigen komme ich zu Frau John. Erstlich, weil Schutzleute in den Eingängen niemand auf die Straße lassen. An Hauseingang stehen Schutzleute, Herr Direktor? Ja. Und zwar so, dass sogar das Kinderbegräbnis der Knobbe ins Stocken gekommen ist. Man lässt den kleinen Sarg mit dem gräulichen Kerl von der Pietät, der ihn trägt, nicht in den Wagen hinaus. Was wäre denn das für ein Kinderbegängnis? Ja, wissen Sie das nicht? Das Hündchen der Knobbe, das auf eine mysteriöse Weise von 2 fremden Weibsleuten zu mir heraufgebracht wurde und förmlich unter meinen Augen, wahrscheinlich an Entkräftung, gestorben ist. Das Kind von der Knobbe ist gestorben? Ja, apropos Frau John, Sie sollten doch eigentlich wissen, wie die Sache mit den beiden übergeschnappten Frauenspersonen, die sich des Kindchens bemächtigt hatten, schließlich verlaufen ist. Na sagen Sie, ist das nicht Jottes Finger, das Sie womöglich mit Adelbertchen erwischt haben? Das nicht mein Adelbertchen mit Tod abgegangen ist? Wieso? Na, diese Logik verstehe ich nicht. Dagegen habe ich mich schon gefragt, ob nicht die wirren Reden des polnischen Mädchens, der Kleiderdiebstahl auf meinem Boden, und das Milchfläschchen, das Quacquaro herunterbrachte, irgendwie zusammenzubringen. Da ist ja auch kein Zusammenhang. Haben Sie Paul nicht gesehen, Herr Direktor? Paul? Ach so, Ihren Mann. Jawohl, und zwar, ja, wenn ich recht gesehen habe, im Gespräch mit dem Kriminalinspektor, der wegen des Diebstahls auch schon mal bei mir gewesen ist. Na, Jette? Halt nur recht. Das ist schnell gekommen. Was denn? So liegt mir 1.000 Mark verdienen, womit Anschläge vom Polizeipräsidium an die Litfaßsäulen als Belohnung für Denunziation ist bekannt gegeben. Wieso denn? Wisst ihr denn nicht, dass das ganze Manöver mit Schutzleuten und ja im Polizisten Bonus wehen in Jange ist? Wie denn, wo denn, was denn? Das ist nur so weit, Herr Direktor. Ich bin nun Mann, womit eine Frau verkuppelt ist, wo eben Bruder hat, wo hinterher sind mit Mordkommission, weil er draußen nicht weit von der Spree unter ihren Fliederstrauch. Eder hat umgebracht. Aber wird der Herr John, das mag Gott verhüten. Das ist gelogen, mein Bruder tut sowas nicht. Herr Direktor, ich habe neulich schon gesagt, was das für eine Sorte Bruder ist. Sehen Sie mal den Fliederstrauß hier. Das Ungeheuer ist hier gewesen. Wo wiederkommt, bin ich der Erste, wo ihm eine Gerechtigkeit ausliefern tut. Mach du Rotznesen, was willst von Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist noch nicht mal oben im Himmel. Kein Mensch war hier. Das bisschen Fliederhalk von Angelsberg mitgebracht. Du warst ja nicht bei meiner Schwester, Jette. Das hat mich Quacquaro ja eben gesagt. Das haben sie auf Polizei ja festgestellt. Sie haben der gesehen bei der Spree in der Anlage. Liege! Und auch in der Laubenkolonie, wo du in der Laube genächtigt hast. Was, kommst du in dein ehenes Haus alles kurz und klein demolieren? Gut so, nun ist das mit uns weiter kein Verstecken. Das hat eigentlich allen zwar ausgewusst. Hat sich das polnische Mädchen wieder gezeigt? Eben, das ist es. Das haben sie heute Morgen tot gefunden. Das Mädchen hat Bruno Michelke ums Leben gebracht. Dann ist es wohl seine Geliebte gewesen. Fragen Sie Mutter, das weiß ich nicht. Das war meine Angst. Deshalb bin ich schon lieber ja nicht zu Hause gekommen, dass mein ehenes Weib mit so einer Gesellschaft behaftet ist. Kommt, Kinder. Warum denn? Immer bleiben Sie, Mann. Brauchst nicht jenem Fenster aufreißen, alle Welt auf der Jasse schreien, der ist schlimm genug. Plärr, aber den siehst du mir bald nicht mehr wieder. Nur gerade, ich rufe, wer wissen will, von der Jasse von Flur und erzähle, wie weit eine Frau mit ihrer Affenliebe zu ihrem Lump vom Bruder gekommen ist. Diese hübsche junge Person, die das Kind beanspruchte, ist heute tatsächlich tot? Ein schlechtes gemeinet Weibstück ist sie gewesen, womit den Tiroler, der nicht von hat wissen gewollt, ein Kind gehabt. Das hätte sie am liebsten im Mutterleibe schon umgebracht. Ob sie mit Bruno auch was gehabt hat, wo soll ich das wissen? Und was soll mit dir überhaupt alles angehen, was Bruno meins für ihn verbrochen hat? Also haben Sie doch das Mädchen gekannt, Frau John. Ach, wieso? Ich habe ihr ja nicht erkannt, Herr Direktor. Ich sage bloß, was jeder von den Mädchen geäußert hat. Sie sind eine ehrenhafte Frau. Sie ein ehrenhafter Mann, Herr John. Aber bleiben Sie ehrlich. Nicht in der Hand. Bei solchen Gesindel bleibe ich nicht. Hören Sie mal, wie das knackt. Wie Putz hinter der Tapete runtergeschottert kommt. Eins ist ihr Marsch. Eins faulet Holz. Eins unterminiert von Ungeziefer, von Ratten und Mäuse zerfressen. Eins kann jeden Augenblick bis in den Keller durchbrechen. Hier mach ich mir fort, Edith. Eins in den Schutthaufen drunter und drüber zusammenbricht. Selma! Was willst du mit Selma? Selma, nimm das Kind und ich reise mit Selma und das Kind und bringe mein Kind zu meiner Schwester. Den sollst du Bescheid kriegen. Versuch das mal. Soll mein Kind in so einer Umgebung hier auswachsen? Das ist ja nicht dein Kind, verstehst du mich? So, das wollen wir mal sehen, ob ein rechtlicher Mann nicht Herr sein sollte über sein ehenes Kind. Selma! Ich reiße das Fenster auf. Frau Direktor, so wollen eine Mutter ihr Kind rauben. Das ist mein Recht, der ich Mutter von meinem Kindeken bin. Sie umzingeln mir. Soll mir das nicht erheeren, was vor Tod in Lumpen gelegen hat? Wo ich am Mies am ersten müssen reiben, bis bisschen Atem geholt, langsam lebendig geworden ist? Wo ich nicht war, das wäre schon 3 Wochen längst in der Erde verscharrt gewesen. Herr John! Sie sollten in Ihrem zweifellos mit Recht verwundeten Ehrgefühl sich nicht zu Übereilungen hinreißen lassen. Denn schließlich ist auch Ihre Frau für die Tat Ihres Bruders nicht verantwortlich. Lassen Sie ihr das Kind. Paul, der Kind ist aus meinem Leibe geschnitten. Der Kind ist mit meinem Blut erkauft. Nicht in alle Welt ist hinter mir hier und will mich abjagen. Du kommst doch du noch. Machst es nicht anders. Das ist der Dank. Ich komme zu Hause, Herr Direktor. Ich bin heute Morgen erst quietschfertig nicht von der Bahn gekommen. Hamburg, Altona, alles abgebrochen. Wenn auch Verdienst geringer ist, dachte ich, dass sie lieber bei deiner Familie sind. Paul, hier, Paul, reiß mir das Herz aus dem Leib. Was soll ich? Sag mal, ihr Ofen da hin. Zieh dir an, Silma. Frag deine Mutter, ob du kannst mit mir gehen zu meiner Schwester nach Hangelsberg. Nimmst mein Kinderchen auf den Arm und beleidest mir. Nee. Das Kind fass ich noch nicht mehr an, Herr John. Wieso nicht? Nee, ich fürchte mal, Herr John. Ich habe so eine Angst. So hat meine Mama und Polizeileutnant angeschrien. Weshalb haben sie dir angeschrien? Schutzmann Schirk hat mir so jede runtergehauen. Wo soll das? Weil ich so haben das Kind, was das polsche Fräulein geboren hat, von Oberboden runter bei Sie, Frau John, in eine Wohnung getragen. Also ist tatsächlich oben ein Kindchen geboren worden? Ihr wisst. Auf welchem Boden? Na, bei den Kamelenspieler doch. Was geht das mich an? Du mach das sofort, komm, Selma. Du hast ein Reden, ihr wissen, was die Leute quasseln können, mit dir nicht. Ich will ja auch nichts verraten, Frau John. Selma, weit. Ich verrate nichts, hast du gesagt. Das haben sie doch auch gehört, Frau Direktor. Hat der Spitter und hat das Fräulein gehört. Weit. Bevor ich nicht weiß, was mit Bruno und seiner Geliebte ist und wo er womöglich das Kindchen hat weggeschafft, kommst du mir nicht von der Stelle. Paul, ich schwöre vor Jott, weggeschafft heiket nicht. Na und? Raus, was du willst, Mädchen. Der Zwinkern ist jetzt vergeblich in mir. Ist das Kind tot oder lebt es noch? Nee, das Kind ist lebendig, Herr John. Ich denke, du hast gar kein Kind vom Boden heruntergebracht. Und von der ganzen Geschichte, Mutter, wirst du nichts wissen. Mutter, du hast das Kindchen vom Bruno und die polsche Person beiseite geschafft. Und dann, wo sie gekommen ist, hast du das Wirmigen von der Knappe untergeschoben. Lassen Sie sich jetzt sagen, Frau John, dass in Ihrem Fall ganz rücksichtslose Offenheit die beste Verteidigung ist. Jette, wo habt ihr das Kindchen hingeschafft? Jette, um Himmels Willen. Mag sind, was will. Bloß, dass du nicht in Verdacht kommen, du bist das du, um Folgen von Liederlichkeit von deinem Bruder womöglich aus der Welt zu schaffen, die er an das Neugeborene vergriffen hast. ich mir an Adelbertchen vergreifen, Paul. Hier redet keiner von Adelbertchen. Sag mal, ich dreh deinen Hals um, oder du sagst, wo der Kleine vom Bohnen und das polsche Mädchen geblieben ist. Es ist doch bei Sie, Herr John. Wo ist es, Jette? Es schreit doch. Sie kennen doch das Kind nicht ganz gut, Herr John. Ich? Paul, das ist alles von Ihrer feinen Mutter aus Rache bloß mit dem Mädchen angestellt. Paul, was tust du mir denn so ankicken? Das ist eine Gemeinheit, Mutter John. Sie wissen ganz gut, dass ich habe das Kind von der Fräulein runtergetragen und habe bei Sie hier ein frisch gemachtes Bettchen gelegt. Das kann ich beschwören. Lieg! Du sagst, dass mein Kind nicht mein Kindekind ist. Sie haben überhaupt ja kein Kind nicht gehabt, Frau John. Das ist nicht wahr, Paul. Lass mich in Ruhe. Paul. Paul, ich konnte nicht anders. Ich musste das tun. Ich war selber betrogen. Dann hatte ich den Brief nach Hamburg beschädigt gesagt. Und dann warst du vergnügt. Und dann mochte ich nicht mehr zurück. Und dann dachte ich, es muss sind. Es kann auch auf andere Weise sind. Und denn... Wenn das wahr ist, Mutter, da schäme ich mich ja in Abgrund drin. Wie konnten Sie sich nur auf einen solchen Weg des Irrtums und des Betruges drängen lassen, Frau John? Sie haben sich ja verstrickt auf das Allerfurchtbarste. Kommt, Kinder. Wir können hier leider nichts weiter tun. Nehmen Sie mir mal mit, Herr Direktor. Je. Immer je. Ich brauche den nicht. Also, das Kind hast du dich beschafft. Und wie die Mutter hat wieder haben gewollt, hast du sie lassen vom Wohnen umbringen. Du bist nicht mein Mann. Was soll das heißen? Du bist von der Polizei gekauft. Je, Paul, du bist ja kein Mensch. Immer pfeift, dass sie kommen und dass sie mir festnehmen. Nur sehe ich dir, wie du bist. Ich verachte dir. Bis zum jüngsten Tag. Halt! Aus die Stube raus kommt keiner nicht. Na, Schutzmann, immer kommen sie ruhig ran. Es ist alles in Ordnung, alles ist richtig. Sprich dir nicht auf, Paul, dir betrifft es ja nicht. Hast du gelacht, Emil? I, Mensches Kind. Herr Schierke soll bloß das kleine Waisenhaus wegschaffen. Jawohl, so ist es. Wo steckt das Kind? Paul, nu soll es nicht leben. Nur gerade. Nu braucht es nicht leben. Nu muss es mit mir mit unter der Erde kommen. Halt, hier greife ich ein. Hier bin ich zuständig. Sie selber sind frei, Frau John. Wir halten Sie nicht. Sie brauchen uns nur das Jungchen hier lassen. Hier geblieben! Die Frau ist verzweifelt. Aufhalten! Festhalten! Gebt auf Mutter eine Acht! Mutter! Mutter! Mutter! Meinethalben mag diese Frau doch verzweifelt sein. Deshalb braucht sie das Kind nicht zugrunde richten. Mir sagt ein ganz bestimmtes Gefühl, erst jetzt hat das Kind seine Mutter verloren. Das stimmt. Nur ist es soweit. Das geht jetzt auch zu Jonne. Sofern es nämlich bei dem Vater dort oben, der alles sieht, nicht anders beschlossen ist. Meinen Sie Paul, den Mauerpolier? Nur nicht mehr. Dem kenn ich, wo der auf den Ehrenpunkt kitzlig ist. Wie das Kindchen da liegt. Es ist unbegreiflich. Feine Leinwand, Spitzen sogar. Schmuck und frisch wie ein Püppchen. Es wendet sich einem das Herz, um zu denken, wie es so plötzlich zur Waise geworden ist. Treiben wir praktisches Christentum. Vielleicht können wir uns des Kindchens annehmen. Lassen Sie da bloß die Finger von. Warum? Außer, dass Sie Geld wollen loswerden und auf die Schereien mit Polizei und Gericht womöglich happig sind. Na, dazu hätte ich allerdings keine Zeit übrig. Finden Sie nicht, dass hier ein wahrhaft tragisches Verhängnis wirksam gewesen ist? Die Tragik ist nicht an Stände gebunden. Ich habe Ihnen das stets gesagt. Herr John! Herr John! Herr Mauerpolier! Herr John ist nicht hier. Was willst du denn, Selma? Herr John, Sie sollen auf die Straße kommen! Ja, was gibt's denn, Selma? Ihre Frau! Die ganze Straße steht voll. Omnibus, Pferdebahnwagen, ist ja kein Durchkommen. Arme ausgestreckt. Ihre Frau liegt lang auf die Sicht unten. Was ist denn geschehen? Herr J. im Himmel. Mutter John hat sich umgebracht. Wir brachten Die Ratten von Gerhard Hauptmann. Es sprachen Fritz Tillmann, Lou Säuberlich, Konstantin Paloff, Maria Wolleck, Wilhelm Borchert, Günter Pfitzmann, Ida Krottendorf und viele andere. Bearbeitung und Regie Hans Lietzau. Produktion Rias 1962.